Willkommen zu Amazed by the Universe, einem Podcast zur Astronomie und Astrophysik. Das Thema heute: Sternentstehung. Viel Spaß! Hi, ich begrüße euch zur dritten Folge von ABU. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss euch vorwarnen, das wird diesmal eine etwas längere Folge. Das ist dem langen Gespräch geschuldet, das wir mit unserem Gesprächspartner führen durften. Aber ich versichere euch, es ist wirklich informativ und absolut lehrreich. Das heißt, es lohnt sich wirklich durchzuhalten. Unser Interviewpartner war Professor Ralf Klessen vom ITER in Heidelberg und wir haben uns mit ihm über Sternentstehung unterhalten. Das heißt, es ging um Prozesse, die dazu führen können, dass Material in sich zusammenfällt und sich daraus junge Sterne bilden, beziehungsweise ging es auch um Bedingungen, die vorherrschen müssen, damit das überhaupt in gewissen in Sternentstehungsgebieten passieren kann. Und da das Interview so lange dauert, denke ich, steigen wir direkt ein. Danach gibt's wie immer noch ein paar kurze Nachrichten und den Begriff des Monats. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Interview mit unserem Gesprächspartner Professor Dr. Ralf Klessen. Befinden wir uns heute nochmals am Institut für Theoretische Astrophysik in Heidelberg und sind zu Gast bei Professor Ralf Klessen. Guten Morgen. Und möchten heute so ein bisschen wieder zur Grundlage, zur Basis der Astronomie kommen, zu Sternen und Sternentwicklung. Und ich denke, bevor wir ins Thema einsteigen, wäre es sinnvoll, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten, so ein bisschen den Werdegang schildern könnten, wie Sie zu den Themen gekommen sind, mit denen Sie sich heute beschäftigen. Ja, guten Morgen, Herr Kaminski. Mein Name ist Ralf Klessen. Ich bin hier als Professor für Theoretische Astrophysik an der Universität Heidelberg. Und mein Forschungsgebiet und das meiner Arbeitsgruppe ist die Frage nach der Entstehung von Sternen. Das betrifft die ersten Sterne in unserem Universum, die großskaligen Sternentstehungsbegebenheiten in Galaxien wie unserer Milchstraße, aber auch die Entstehung von einzelnen Sternen in der Sonnenumgebung. In der Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns mit diesen Fragestellungen hauptsächlich mit Hilfe von numerischen Simulationsrechnungen, die wir dann mit Beobachtungsdaten vergleichen und mit theoretischen Modellen eichen, sag ich mal. Werdegang hatten Sie gefragt. Ich hatte in München studiert an der Technischen Universität Allgemeine Physik, hatte dort Diplom gemacht, bin dann zur Doktorarbeit hier nach Heidelberg gekommen. Das war 1994, habe dann hier promoviert, ich glaube 1998, bin dann an die Sterrewacht Leiden gegangen als Postdoc für 2 Jahre, dann an die University of California in Santa Cruz in Kalifornien für 1,5 Jahre und war ab 2002 als eminöter Nachwuchsgruppenleiter, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, am Astrophysikalischen Institut in Potsdam und habe dort eine Arbeitsgruppe in theoretischer numerischer Sternentstehung aufgebaut. Bin dann 2006 hierher nach Heidelberg an das Institut für Theoretische Astrophysik, was jetzt Teil des Zentrums für Astronomie der Universität Heidelberg ist, berufen worden. Und seit dieser Zeit bin ich hier. Im Moment bin ich Studiendekan in der Fakultät für Physik und Astronomie und sozusagen zuständig für die Gestaltung unserer Bachelor- und Masterstudierenden. Wir haben knapp 2000 Studierende im Moment und 550 Promotionsstudenten. Wir sind also eine ziemlich große Fakultät in Physik und Astronomie in Deutschland. Ja, wahrscheinlich gibt es nicht viele, die von der Größe her vergleichbar wären mit Heidelberg, was Astronomie angeht. Ja, in der Tat, wenn man sich die verschiedenen Astronomiestandorte in Deutschland anguckt, dann ist von Universitätsseite Heidelberg sicherlich mit der größte, vergleichbar mit München. Dort gibt es auch Max-Planck-Institut und die Europäische Südsternwarte ESO. Hier gibt es noch in Heidelberg das Max-Planck-Institut für Astronomie und auch am Heidelberger Institut für Theoretische Studien, was von der Klaus-Tschirer-Stiftung finanziert wird, findet theoretische numerische Astrophysik statt. Und ein bisschen was hier in Heidelberg am Max-Planck-Institut für Kernphysik. Also wir sind relativ groß, vielleicht vergleichbar mit München. Bonn kommt dann als nächstes. Ja, das freut mich, auch in diesem Kernbereich zu sein. Das erlaubt uns auch dann wirklich, sich mit vielen Experten zu unterschiedlichen Themen unterhalten zu können. Ja, Astronomie ist spannend hier in Heidelberg. Wir decken sehr, sehr viel ab. Wir haben im Sommer immer wieder Gäste, was sehr gut ist auch für unsere Studierenden, weil die sehr früh Kontakt treten können mit internationalen und renommierten Wissenschaftlern. Und so die Möglichkeit haben, bereits ja, in der Masterphase oder während der Promotion Kontakte mit möglichen späteren ja, Employers, Leute, die sie dann in der Postdoc-Phase einstellen, zu knüpfen. Und das ist sehr, sehr gut. Das macht sehr viel Spaß hier in Heidelberg. Ja, wenn wir uns über Sternentstehung unterhalten. Zurück zum Thema. Genau. Oder der Einstieg ins Thema. Ja. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir das mal ganz kurz in den Kontext packen würden. Also wenn wir uns vielleicht die Zeitskalen mal kurz anschauen würden. Ich meine, wenn wir uns die Sonne als so einen gewöhnlichen Stern anschauen, diese ist ja 4-5 Milliarden Jahre alt zurzeit. Das heißt, so ein Sternenleben dauert ja auch etwas an. Und wenn man wirklich dann nur den Prozess der Sternentstehung betrachtet, von welchen Zeitskalen reden wir dann, beziehungsweise wie definieren wir die Geburt eines Sterns? Ab wann gilt ein Stern als Stern, beziehungsweise ab wann gilt er als erwachsen, so um das mal grob einzugliedern? Ja, das sind viele Fragen auf einmal. Ich fange mal mit der ersten an. Unsere Sonne, Sie hatten sie erwähnt, ist im Prinzip ein relativ durchschnittlicher Stern. Etwas über dem Durchschnitt, was die Masse und die Lebensdauer anbelangt. Die Masse liegt da drüber und die Lebensdauer liegt da drunter. Ein typischer Stern hat ein Viertel bis ein Drittel der Sonnenmasse. Da ist das Maximum der stellaren Massenverteilung, die von ungefähr einem Hundertstel der Sonnenmasse bis zu ungefähr 100 dem Hundertfachen der Sonnenmasse geht. Das heißt, unsere Sonne liegt mittendrin, ist ein ganz normaler durchschnittlicher Stern, wie wir sie zu Millionen oder Milliarden hier in der Milchstraße haben. Die Sterne durchlaufen in der Tat eine Lebensphase, die so ähnlich ist, wenn man bildhaft denkt, wie die von uns Menschen. Sterne werden geboren, durchleben eine Kindheitsphase, Jugendphase, dann eine lange Phase des Erwachsenseins, in dieser Phase befindet sich unsere Sonne im Moment und irgendwann sterben sie. Die Art und Weise, wie diese verschiedenen Lebensphasen durchlaufen werden, hängt hauptsächlich von einem Parameter ab, das ist die Masse des Sterns. Darum ist es für uns als theoretische Astrophysiker, die sich mit der Frage der Sternentstehung befassen, wichtig, Vorhersagen über die stellare Massenfunktion zu machen, die physikalischen Prozesse zu identifizieren und zu charakterisieren, die diese stellare Massenfunktion beschreiben und bestimmen. Aber ich glaube, dazu kommen wir später mehr. Sie hatten nach den Zeitskalen gefragt. Die Geburt eines Sternes dauert lang, verglichen mit menschlichen Zeitskalen. Man muss hier wahrscheinlich einige hunderttausend Jahre nennen, bis der Stern tatsächlich seine endgültige Masse erreicht hat. Dann ist er aber noch nicht in der Hauptlebensphase, dann ist er noch nicht in der Lage, im Zentrum Wasserstoff zu verbrennen. Der Stern schrumpft dann über einen gewissen Zeitraum, die Temperatur und die Dichte im Inneren steigt, bis tatsächlich diese Kernfusionsprozesse einsetzen können und der Stern eine fast Gleichgewichtslage erreicht hat, die ihn über viele Jahrmilliarden hinweg relativ stabil hält. Für die Sonne dauert diese Phase des Wasserstoffbrennens, dort werden 4 Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern fusioniert in komplizierten Kernfusionszyklen, Prozessen, Reaktionsnetzwerken. Diese Phase dauert ungefähr 10 Milliarden Jahre für die Sonne. Wir haben mit 4,5 Milliarden Jahre im Moment etwa Halbzeit, wenn man so möchte. Dann fächert sich die Sternentstehung, die bisher, oder die Sternentwicklung, die bisher relativ gleich für die verschiedenen Massenbereiche abgelaufen ist, sehr stark ab. Massearme Sterne sterben einfach ab. Die Kernfusionsprozesse kommen zum Erliegen und der Stern kühlt sich ab, er schrumpft, wird zum weißen Zwerg. Massereiche Sterne können in einer gigantischen Explosion vergehen, in der gewaltige Mengen an Materie, Energie und Impuls in das interstellare Medium eingetragen werden. Das passiert ungefähr ab dem 8-fachen der Sonnenmasse. Und dazwischen kann man sich dann überlegen, wird wahrscheinlich ein weißer Zwerg aus einem Stern wie unsere Sonne, es kann ein Neutronenstern oder tatsächlich ein schwarzes Loch draus werden. Das heißt, die Nachhauptreihenentwicklung, die Lebensendphase der Sterne ist wieder sehr kompliziert. Und diese Endphase kann relativ schnell gehen. Die Supernova-Explosion läuft in Sekunden ab. Die Entwicklung nach dem Wasserstoffbrennen kann wiederum einige Millionen Jahre, vielleicht 100 Millionen Jahre umfassen. Ja. Also das Einsetzen des Wasserstoffbrennens ist sozusagen die Marke, an der man vielleicht festmachen könnte, dass der Stern als entwickelt gilt, wenn er stabilisiert wird, genau. Und dann im Gleichgewicht sich befindet, sodass er im Prinzip nicht, dass der Druck von innen sozusagen den Gravitationsdruck ausgleicht und sich der Stern im Gleichgewicht befindet. Genau, in der Sternentwicklung sagt man, ein Stern befindet sich auf der sogenannten Hauptreihe, in der 90% aller Sterne unserer Milchstraße sich im Moment befindet. Wenn er in der Lage ist, sich über die Energieproduktion durch Kernprozess im Zentrum zu stabilisieren. Also wenn man sich jetzt vom Physikalischen her betrachtet, die Frage stellt, was sind die Prozesse, die wir für die Sternentstehung und die Sternentwicklung berücksichtigen müssen, dann ist das Erste, was wir feststellen, dass ein Stern nicht im Gleichgewicht ist. Es kann sein, dass es sehr langsam sich entwickelt, aber die Entwicklung des Sternes ist bestimmt durch das Bestreben des Sternes, sich ins Gleichgewicht zu entwickeln, es aber niemals zu schaffen. Man muss sich das so vorstellen, Systeme im Gleichgewicht sind im Prinzip abgeschlossen. Und ein Stern verliert an seiner Oberfläche kontinuierlich Energie durch die Abstrahlung und Masse. Der Sonnenwind bläst oder transportiert in jeder Sekunde viele, viele Hunderttausende oder mehr Tonnen von Protonen, Elektronen, von Material von der Sonnenoberfläche weg, zunächst mal in den interplanetaren und dann in den interstellaren Raum. Das heißt, ein Stern verliert Energie, und diesen Energieverlust muss er kompensieren. Und die Entwicklung eines Sternes, die verschiedenen Phasen dieser Entwicklung, kann man dadurch definieren oder charakterisieren durch die Art und Weise, wie der Stern versucht, diesen Verlust an Energie zu kompensieren. In der Jugendphase ist es so, dass der Stern nur eine Möglichkeit hat, diesen Energieverlust zu kompensieren. Er versucht, das Reservoir an Gravitationsenergie, an Schwereanziehung zu verwenden, um den Energieverlust an der Oberfläche auszugleichen. Das bedeutet, um Gravitationsenergie zu gewinnen, muss er schrumpfen. Sie kennen das, wenn Sie auf den Berg hochgehen, dann kostet es Sie Anstrengung. Und wenn Sie dann wieder runtergehen oder einen Stein fallen lassen, dann wird Energie freigesetzt. Das heißt, auch das Sternmaterial will möglichst zum Zentrum fallen und sich möglichst dicht zusammenballen. Auf die Art und Weise wird Gravitationsenergie, Schwereenergie freigesetzt. Und die Hälfte dieser Energie, die freigesetzt wird, geht in innere Energie, in die Erwärmung des Sterns. Sie wird also durch diesen Prozess der Schrumpfung, der Kontraktion immer heißer, immer dichter im Zentrum. Und die andere Hälfte wird an der Oberfläche abgestrahlt. Das heißt, ein Stern, der geboren wurde, jetzt nicht mehr akkretiert, das heißt Massengewinn hat, sondern in seiner Jugendphase ist und darauf wartet, erwachsen zu werden, schrumpft. Und für die Sonne dauert diese Schrumpfungsphase, Kelvin-Helmholtz-Kontraktionsphase, wie sie Jean-Go, der Astrophysiker, heißt, ja, dauert ungefähr 30 Millionen Jahre für den Stern. Mhm. Sie dauert 100 Millionen Jahre für einen sehr massearmen Stern, sie geht sehr, sehr viel schneller für einen massereichen Stern. Der Stern schrumpft also, bis im Zentrum die Dichte und die Temperatur so groß ist, dass Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmelzen können. Das sind komplizierte Kernfusionsreaktionsnetzwerke. In sehr massereichen Sternen wird das Ganze mit Katalysatoren sind Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff vorangetrieben. In einem massearmen Stern wie unsere Sonne ist es tatsächlich das Verschmelzen vom Wasserstoffkern selbst über zwei, drei Zwischenstufen. Die Energie, die dort freigesetzt wird, reicht dann aus, um den Energieverlust an der Oberfläche zu kompensieren. Der Stern muss also nicht mehr schrumpfen, sondern der hat eine neue Energiequelle entdeckt. Und solange dieses Wasserstoffbrennen nun ablaufen kann, solange ist der Stern in dieser Hauptlebensphase, wir nennen sie Hauptreihe. Und wenn diese Energiequelle versiegt, stellen Sie sich ein Lagerfeuer vor, Sie haben einen gewissen Vorrat an Holz. Sobald das Holz abgebrannt ist und nur noch Asche übrig ist, geht das Feuer aus. Und im Stern ist es genauso, dann muss er wieder schrumpfen und dann können andere Prozesse in Gang gesetzt werden. Ja, und diese Prozesse, diese Fusionsprozesse im Kern, von welchen Temperaturen sprechen wir da? Welche erreicht werden müssen im Kern wirklich, damit diese einsetzen können? In welchem Bereich bewegen wir uns? Die Temperatur im Sterninneren beträgt irgendwas zwischen 14 und 15 Millionen Grad. Die Dichte ist ja in etwa das Millionenfache von Wasser. Die durchschnittliche Dichte der Sonne ist 1,4 Gramm pro Kubikzentimeter. Die Dichte von Wasser ist 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, die Sonne als Ganzes ist ungefähr wie eine Wasserflasche, ein bisschen mehr. Zum Vergleich, die durchschnittliche Dichte der Erde ist 4,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, wenn wir uns die Sonne angucken, dann sehen wir einen gewaltigen Temperatur- und Dichtegradient. In der Mitte, im Zentrum, ist die Dichte sehr, sehr groß, sehr viel größer als der Durchschnitt. Die Temperatur ist sehr, sehr viel höher mit diesen 14, 15 Millionen Grad. An der Oberfläche haben wir ungefähr 4700 Kelvin, also ungefähr 6000 Grad Celsius. Das heißt, es gibt starke Gradienten. Diese Kernfusionsprozesse können tatsächlich nur im Inneren stattfinden. Die äußeren Bereiche der Sonne sind sehr stark verdünnt. Ja, und was Sie gerade noch angesprochen haben, die unterschiedlichen Fusionsprozesse, die ablaufen können, sowohl das direkte Fusionieren von Wasserstoff zu Helium, aber auf der anderen Seite Prozesse über Katalysatoren, über mehrere Schritte. Soweit ich weiß, hat das auch was mit der inneren Temperatur zu tun, welche Prozesse dominieren. Mhm. Damit wahrscheinlich auch mit der Masse des Sterns. Ja. Aber generell müssen ja zum Beispiel, damit diese Katalysationsprozesse stattfinden können, müssen die Katalysatoren ja auch vorhanden sein. Das heißt, das muss ja dann auch was mit der chemischen Zusammensetzung des Sterns generell zu tun haben. Vollkommen richtig. Es gibt, wenn man so will, zwei große Reaktionsnetzwerke, die zur Energieproduktion in Sternen führen können. Da ist die sogenannte PP-Kette. Das muss man sich so vorstellen, es stoßen ein Wasserstoffatom und ein weiteres Wasserstoffatom zusammen. Klassisch betrachtet geht es nicht. Sie müssen Quantenmechanik in diesem Prozess berücksichtigen. weil ansonsten die Abstoßung, Sie müssen ja zwei positiv geladene Teilchen ganz nahe zusammenbringen, zu groß wäre für die Temperaturen, die im Inneren der Sonne herrschen. Das heißt, Sie müssen tatsächlich die Teilchen quantenmechanisch betrachten und dann stellen Sie fest, dass es eine gewisse geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Wellenfunktion dieser beiden Protonen überlappen, dass die beiden sich in der Tat so nahe kommen, dass die Kernkräfte, die starke und die schwache Wechselwirkung jetzt ins Spiel kommen. Sie müssen um die beiden, also in diesem einen Zyklus, dem sogenannten PP-Kette, ist es so, dass Sie, wenn Sie die beiden Protonen zusammenbringen, ein Proton in ein Neutron umwandeln. Das ist ein schwacher Prozess, bei der Elektronen und Neutrinos, also ein Positron und ein Neutrino, emittiert wird. Dann haben Sie Deuterium. Das Deuterium kann sich dann wieder ein weiteres Proton einfangen. Dann haben Sie schon Helium und das Helium schnappt sich dann ein weiteres Proton, was sich wiederum in ein Neutron umwandeln muss und dann haben Sie das stabile Standardhelium. Und diese Reaktionsschritte, wo Sie als Ganzes vier Protonen zusammenbringen und am Ende einen Heliumkern haben, setzt ungefähr 20 bis 25 Megaelektronenvolt. Das ist so eine Standardeinheit der Kernphysiker frei. In dem anderen Zyklus ist es so, dass Sie diese massereicheren Elemente haben, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, die sich jeweils ein Proton schnappen, auch wieder diese Prozesse, diese Kernreaktionsprozesse stattfinden und am Ende sieht diesen Zyklus, Kohlenstoff schnappt sich Proton, irgendwann haben Sie einen Stickstoff, irgendwann haben Sie einen Sauerstoff und dieser Sauerstoff spaltet sich dann wieder in ein Heliumteilchen und ein Stickstoffteilchen, diesen Zyklus durchlaufen können. Das funktioniert besser bei massereicheren Sternen, weil die Temperaturabhängigkeit stärker ist, wenn man so will. Das heißt, kleine Änderungen in der Temperatur führen zu größeren Änderungen in der Reaktionsrate und dadurch in der Energieproduktionsrate. Ja, allerdings, wenn man sich das in den Zusammenhang zur Entwicklung des Universums insgesamt anschaut, da gibt es ja eben, in der Literatur wird ja zwischen Sternpopulationen unterschieden. Mhm. Es gibt also im Prinzip zwischen den ersten Sternen, die sich im Universum entwickelt haben, oder den späteren. Und wenn man das in Beziehung setzt zu der Zusammensetzung, also zu den Katalysatoren, dann müsste doch in den frühen Sternen, in den ersten Sternen, war dann dieser Prozess wahrscheinlich eher selten oder kaum vorhanden, oder sehe ich das falsch? Der letzte Prozess ist in der Tat in den allerersten Sternen nicht vorhanden. Der Grund ist, dass wenn Sie sich die Elementproduktion im Urknall angucken, fast nur Wasserstoff und Helium produziert wurde. Es gibt noch ein bisschen Lithium und solche Geschichten, aber die spielen keine Rolle. Das heißt, Sie haben praktisch eine sehr reine, pristine, heißt das, Elementzusammensetzung, die dominiert wird von Wasserstoff und Helium und sonst nichts. Das heißt, diese schweren Elemente, die in der Sonne zu 2% Massenanteil vorhanden sind und tatsächlich diesen anderen Kernprozess zum Teil vorantreiben, die gibt es nicht. Die sind erbrütet worden in massereichen Sternen, in Supernova-Explosionen und nach Hauptreihenentwicklungsbrennprozessen von früheren Sterngenerationen. Jede Sterngeneration hat wieder weitere Metalle, weitere schwerere Elemente in das interstellare Medium eingetragen. Wenn sich neue Sterne gebildet haben, haben die demzufolge einen höheren Anteil an diesem schweren Element gehabt. Wenn wir also jetzt auf Ihre Frage zurückkommen, die ersten Sterne im Universum hatten das nicht. Die konnten nur diesen reinen PP-Zyklus, diesen reinen Wasserstoffbrennzyklus durchlaufen. Die waren im Allgemeinen auch kompakter und heißer. Mhm. Das ist dann eine Frage der detaillierten Sternentwicklungsmodellierung, wie man diese Sterne beschreibt. Aber das haben die Kollegen, die sowas rechnen, relativ gut im Griff. Ja, und Sie sagten ja gerade, dass eben diese ersten Sterne das interstellare Medium eben mit diesen schwereren Elementen angereichert haben. Ja. Und das Bild ist ja dann wenn man sich dieses Medium anschaut und das dann in Bezug zur Sternentstehung wirklich setzt. Das heißt, so ein Stern muss ja kann ja erst entstehen, wenn ich genug Material irgendwo freischwebend, sage ich mal, im Raum habe. Und dieses muss ja irgendwie angeordnet sein. Beziehungsweise man sagt ja, dass Sterne aus kühlen molekularen Wolken entstehen, wenn sich dort Verdichtungen bilden und diese dann eventuell zu einem Kollaps dieser Wolken führen. Ja, zurück zur ursprünglichen Frage, ja, der Sternentstehung. Ja. Als theoretischer Astrophysiker stellt sich, wenn ich versuche, diesen Prozess zu untersuchen und zu beschreiben, die Frage, was brauche ich überhaupt für Ingredienzien? Welche physikalischen Phänomene muss ich in meinen Baukasten mit einschließen, um ein adäquates Modell dieses Prozesses zu konstruieren? Und da ist ganz klar, die einzige Kraft, die es schafft, wir hatten ja vorhin gesehen, die Dichte im Sonneninneren sind Millionen von Gramm pro Kubikzentimeter. Mhm. Zum Vergleich, die typische Dichte im interstellaren Medium in der Sonnenumgebung sind 10 Teilchen pro Kubikzentimeter. Das ist also 10 hoch minus 22, 10 hoch minus 23 Gramm. Das heißt, wir müssen in der Dichte fast 30 Größenordnungen überwinden. Das Material, was Sie aufsammeln müssen, das hatten Sie erwähnt, ich muss Material zusammenbringen, ich muss es immer dichter und dichter machen, hat ungefähr einen Durchmesser von einem Lichtjahr, von einem Drittel Parsec in unseren astronomischen Einheiten. Dieses Material muss ich also zusammenbringen, um dann so etwas Kompaktes wie die Sonne zu machen. Die Sonne hat 1,4 Millionen Kilometer im Durchmesser. Das heißt, ich muss hier 8 Größenordnungen auch in der räumlichen Ausdehnung überwinden. Und ich kann mir jetzt einfach als Physiker die Frage stellen, was habe ich überhaupt für Prozesse, die das schaffen? Was habe ich für Kräfte, die das können? Und wir wissen ja, wir haben 4 fundamentale Kräfte in der Physik. Die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung, das sind die nuklearen Kräfte, die hatten wir schon erwähnt, die brauchen wir für die Kernfusion. Und dann hatten wir auch erwähnt, die elektromagnetische Kraft, die sozusagen für die Abstoßung dieser beiden Protonen oder für die Anziehung von Elektronen und Protonen sorgt dafür, dass wir eben unsere verschiedenen Elemente haben. Und dann gibt's als mit Abstand schwächste Kraft die Gravitation. Wenn wir uns aber die Kernkräfte angucken, dann sind die nur mit einer geringen Reichweite ausgestattet. Die wirkt praktisch nur im Atomkern und außerhalb des Atomkerns merke ich davon nichts. Die elektromagnetische Kraft ist in der Tat eine unendlich reichweitige Kraft, weil das Teilchen ist, das vermittelt, masselos ist, das Photon. Aber ich habe sowohl positive als auch negative Ladungen und das Universum als Ganzes ist elektrisch neutral. Das heißt, die Ladungen kompensieren sich, sodass sie auf großen Skalen eben auch keine effektive Kraft haben. Das heißt, das Einzige, was übrig bleibt, ist die Gravitation. Und die Gravitation als mit Abstand schwächste aller Kräfte ist die, die die Entwicklung des Universums, des Kosmos, Strukturbildung auf kosmischen, galaktischen, aber auch interstellaren Skalen vorantreibt, ist die Gravitation. Das heißt, auf der einen Seite habe ich die Gravitation, die Sachen verdichten möchte, das ganze Gas in relativ kurzer Zeitskala in Sterne umwandeln möchte. Das sehe ich aber nicht. Wir haben in unserer Milchstraße, trotzdem, dass die Milchstraße 10 Milliarden Jahre alt ist, noch immer sehr viel Gas übrig. Der Sternbildungsprozess läuft immer noch ab und ist nicht vor 9 Milliarden Jahren komplett abgeschlossen worden. Das heißt, auf der einen Seite habe ich die anziehende Kraft und ich muss mir jetzt angucken, was habe ich für abstoßende Prozesse, die dieser Kontraktion entgegenwirken. Und das Erste, was einem da in Sinn kommt, ist Gasdruck, ganz normaler Gasdruck. Kennen Sie alle, wenn Sie sozusagen den Berg hochgehen, wird die Luft immer dünner, Sie haben immer größere Schwierigkeiten zu atmen und das ist aus dem Wechselspiel von dem thermischen Druck in der Atmosphäre und der Gravitationsanziehung der Erde gegeben. Das heißt, Sie haben hier einen Prozess, der verhindert, dass alle Gasteilchen wie das Meer direkt am Boden sitzen, sondern Sie haben eine gewisse Höhenverteilung dieser Gasteilchen. Und je wärmer die Atmosphäre ist, umso größer ist diese Höhenverteilung, je kälter es ist, umso dichter und weiter am Boden sind die Teilchen. Das heißt, das ist ein Prozess, thermischer Druck, genauer gesagt Druckgradienten, die zu Kräften führen, die ich als Gegenspieler für die schwere Anziehung berücksichtigen kann. Jetzt kann ich einfach auf einem Blatt Papier mir angucken, was habe ich an Material, welche schwere Anziehung habe ich, was habe ich für Temperaturen. Typischerweise sind die Temperaturen in sternbildenden Wolken 10 Kelvin, 20 Kelvin, also furchtbar kalt. Raumtemperatur sind irgendwas wie 300 Kelvin. Mhm. Und wenn wir also jetzt Gasdruck und Schwereanziehung einfach vergleichen würden, dann stellen wir fest, dass der Gasdruck es nicht schaffen würde, den Sternenprozess zu verlangsamen auf die Art und Weise, wie wir ihn sehen. Das heißt, die Frage ist nicht nur, wie schaffe ich es, das Material zu verdichten und Sterne zu bilden. Die Frage ist, wie kann ich verhindern, dass das auf sehr kurzen Zeitskalen und überall gleichzeitig passiert. Wir haben jetzt den Gasdruck identifiziert, wir haben festgestellt, der ist zu schwach. In den 50er Jahren haben dann Leute festgestellt, aha, ich habe Magnetfelder, das interstellare Medium, die Wolken, aus denen sich Sterne bilden, sind magnetisiert. Und von Magnetfeldern weiß ich zwei Dinge. Erstens, sie haben was dagegen, verdichtet zu werden. Das heißt, stellen Sie sich einfach Magnetfeldlinien vor, wenn Sie die näher zusammenrücken lassen, wollen die das nicht, es gibt eine Kraft. Und die Magnetfeldlinien wollen nicht verbogen werden, stellen Sie sich ein Stück grünes Holz vor, das können Sie verbiegen, aber Sie müssen Kraft aufwenden, um das zu verbiegen. Und beim Magnetfeld ist es ganz genauso. Und Sie können jetzt ausrechnen, wenn im Kollaps die Magnetfelder mit dem Material mit transportiert werden, dann werden sie erstens verdichtet, sie müssen zusammenrücken und zweitens werden sie verbogen. Man kann ausrechnen, was ist da für eine Kraft dahinter. Und man stellt fest, es reicht fast aus, um auf kleinen Skalen den Kollaps zu verhindern. Und in der Tat, wenn Sie mit einem Kollegen, der Sternentstehung macht, vor 20, 30 Jahren gesprochen hätten, hätte der oder die gesagt, Magnetfelder sind es, die tatsächlich verhindern, dass sich in der Milchstraße und im Universum überall ganz schnell sehr viele Sterne bilden gleichzeitig. Das heißt, Sie würden es dann verhindern, eventuell dadurch, dass die Teilchen, die vielleicht im Prinzip durch die Gravitation aufeinander zukommen würden, dass sie durch die Kopplung an das Magnetfeld, dass es dann eventuell zu Verwirbelungen kommt und dass dieser Kollaps nicht einfach so, dass man sich diesen nicht so sphärisch einfach vorstellen kann, sehe ich das richtig, sondern dass es dann eben eher zu turbulenten Bewegungen kommen kann, oder? Zu Turbulenz kommen wir gleich. Ja, vielleicht war das falsche Wort. Ich sag mal, die neue Entwicklung in der Sternentstehungstheorie. Wir verstehen jetzt besser, turbulente Geschwindigkeitsfelder zu interpretieren und zu charakterisieren. Aber nochmal auf Ihre Frage zurück. Selbst wenn Sie eine sphärische Gasblase haben, die von homogenen Magnetfeldern durchsetzt wird und Sie haben keinerlei Turbulenz, dann ist es so, dass geladene Teilchen an die Magnetfelder sich festhalten. Das ist die Lorentzkraft, die kreisen um Magnetfeldlinien, wenn man sich das bildhaft vorstellen möchte. Nun ist es so, dass das interstellare Gas, aus dem sich Sterne bilden, nicht komplett ionisiert ist. Das heißt, die meisten Teilchen sind neutral. Und nur eins von 10 Millionen Teilchen oder eins von 100 Millionen Teilchen ist tatsächlich geladen. Jetzt ist es so, die Neutralteilchen wissen nichts von den Magnetfeldern. Die erfahren von den Magnetfeldern und deren Kraft nur indirekt über Stöße mit den geladenen Teilchen. Und das führt dann zu einem Diffusionsprozess, dass langsam die Neutralgasteilchen durch die Ionen und Elektronen, die sich am Magnetfeld festhalten, hindurch diffundieren. Und das war vor 20, 30 Jahren tatsächlich die Art und Weise, wie sie wie sie es ermöglichen können, dass auch eine von Magnetfeldern stabilisierte Gaswolke, sphärische Gaskugel, in den Kollaps getrieben werden kann, indem sie eben diese Kopplung nicht perfekt machen. Also es ist die Wechselwirkung zwischen den Teilchen selbst letztlich. Genau, Stöße, wie sie auch hier im Raum haben, da stoßen ja zu jedem Zeitpunkt Milliarden von Gasteilchen miteinander auf engstem Raum und vermitteln so Druck. Die Tatsache, dass wir uns unterhalten können, ist auf diese Stöße zurückzuführen. Wenn ich rede oder wenn Sie reden, gibt es kleinste Druckveränderungen. Veränderungen in der Dichte der Luft und die wird durch Stöße vermittelt und Sie hören das dann. Mit einer charakteristischen Amplitude, das ist die Lautstärke, und einer charakteristischen Geschwindigkeit, die Schallgeschwindigkeit. Sie erwähnten vorher die Turbulenz. Wir wissen jetzt, dass diese Magnetfelder im Allgemeinen zu schwach sind, um das zu schaffen. Ja? Das heißt, ich brauche einen weiteren Prozess und hier kommt die Geschwindigkeit des interstellaren Mediums ins Spiel. Wenn Sie sich Beobachtungen von Gaswolken, aus denen sich Sterne bilden, angucken, dann stellen Sie fest, dass die Linien, die Sie beobachten, vielleicht muss ich hier kurz ausholen, wie beobachten wir überhaupt interstellares Gas? Wir wissen, dieses Gas besteht zu 70% aus Wasserstoff. Es besteht zu ungefähr 28% aus Helium und es besteht zu 2% aus Metallen. Die Astronomen kennen klassisch betrachtet nur drei Elemente: Wasserstoff, Helium und Metalle, X, Y und Z. Und Metall ist alles, was nicht Wasserstoff, Helium ist. Also ein Chemiker wird sich jetzt an den Kopf fassen und die Astronomen für verrückt erklären, aber so ist es nun mal in unserer Nomenklatur. Also Metalle sind alles, was alle höheren Elemente. Und ich kann das interstellare Medium, aus dem sich letztendlich Sterne bilden, in drei verschiedene Klassen einteilen, je nachdem, in welchem Zustand das Wasserstoffelement sich befindet. Das kann ionisiert sein, ich habe das Proton von dem Elektron getrennt. Das passiert zum Beispiel durch Strahlung um sehr massereiche Sterne herum. Da habe ich genügend Photonen im ultravioletten Wellenlängenbereich, die brechen das Atom auf und ich habe dann das freie Elektron und das freie Proton. Das ist aber, das sind typischerweise eine relativ kleine Regionen von der Masse und vom Volumen her vernachlässigbar. Der überaus größte Teil vom Volumen her ist so, dass das Wasserstoff als Atom vorliegt. Das Proton hat sich sein Elektron geschnappt, die kreisen fröhlich umeinander und sind stabil. Wenn ich das jetzt weiter verdichte, dann schnappt sich ein Wasserstoffatom ein anderes Wasserstoffatom und macht das Wasserstoffmolekül. Das ist ein energetisch günstigerer Zustand. Das heißt, wann immer ich das Gas soweit verdichtet habe, dass das ein Prozess ist, die Stöße häufig genug stattfinden, dann macht das Wasserstoffelement das. Sie müssen gucken, dass Sie die UV-Strahlung draußen halten, das heißt, Sie brauchen eine gewisse Dichte, Sie müssen die äußere Strahlung abschirmen. Wenn Sie es also schaffen, diese Strahlung abzuschirmen, dann bilden Sie das H2-Molekül und es geht nicht mehr kaputt. Und das sind tatsächlich die dichten und nun kalten Gebiete, in denen wir Sternentstehung beobachten, in der Sonnenumgebung, aber auch in anderen Galaxien. Und das Problem ist jetzt, was die Kollegen in der beobachtenden Sternentstehung haben, ist, dass das Wasserstoffmolekül ein symmetrisches Molekül ist. Ja? Da ist links ein Proton, rechts ein Proton und die beiden Elektronen wuseln irgendwie symmetrisch verteilt dazwischen rum. Mhm. Wenn ich das jetzt durch Stöße in Rotation versetze, dann passiert gar nichts. Wenn ich jetzt ein Molekül nehmen würde, wo meinetwegen der eine Partner mehr positive Ladung hat als der andere und die Elektronen dann asymmetrisch verteilt sind, dann habe ich ein Dipolmoment. Das heißt, das Ding ist auf der einen Seite eher positiv geladen, auf der anderen Seite eher negativ und dann passiert genau das, was in Ihrer Antenne auch passiert. Wenn ich das in Rotation versetze, dann gibt es elektromagnetische Wellen, die abgestrahlt werden. Genau dasselbe Prinzip wie mit Radio und Handy und Fernsehempfang und so weiter. Das heißt, ich brauche also, um so eine Wolke beobachten zu können, ein Molekül, was diese Eigenschaften hat, was polar ist, was ein Dipolmoment hat. Und jetzt kann ich einfach gucken, was habe ich an weiteren Elementen, die das machen können. Das Helium schließt sich aus, weil als Edelgas ist es chemisch inert, geht kaum Bindungen ein, kann ich also vergessen. Die nächsthäufigsten Elemente, Metalle in unserer Notation sind dann Kohlenstoff und Sauerstoff. Und in der Tat stelle ich fest, dass Kohlenstoff und Sauerstoff sich zum Kohlenmonoxid verbinden. Das ist nun ein sehr stark polares, sehr stark asymmetrisches Molekül, was die Ladungsverteilung anbelangt. Und wenn ich das in Stößen in Rotation versetze, dann habe ich eine Antenne, die sehr intensiv strahlen kann. Jetzt muss ich noch weiter berücksichtigen, dass ich bei diesem Prozess die Quantenmechanik mit ins Boot holen muss. Das heißt, diese Rotation ist nicht im klassischen Sinne, kann die alle Zustände annehmen, sondern die ist quantifiziert. Es gibt nur bestimmte Rotationszustände, die die Quantenmechanik und die quantenmechanische Beschreibung erlaubt. Das bedeutet, ich habe eine genaue Energie, die diese verschiedenen Rotationszustände einnehmen können. Mhm. Und wenn ich jetzt von einem Rotationsniveau, von einem höheren Anregungszustand auf einen geringeren springe, dann kann ich ein Photon emittieren. Und dieses Photon hat eine genau definierte Energie, ich habe eine Linie. Und diese Linie kann ich jetzt detektieren. Ich kann die mit meinem Radioteleskop oder zum Teil im Infrarotteleskop beobachten. Ich weiß genau, wenn ich die Eigenschaften des Moleküls kenne, bei welcher Frequenz, bei welcher Energie diese Linie liegt. Und ich stelle fest, dass ich diese Linie aber verschoben in der Frequenz beobachte. Und das ist der Doppeleffekt, den wir alle kennen, wenn wir uns eine Straße stellen und es kommt ein Auto auf uns zu, dann ist das Motorengeräusch zu höheren Frequenzen verschoben. Und wenn es vorbeigefahren ist und ich dem hinterher blicke, dann ist die Frequenz zu tief, also nach unten verschoben. Und genau dasselbe passiert mit dem Licht. Wenn ich also diese Frequenzverschiebung bei einem gut bekannten Molekül messen kann, dann weiß ich, mit welcher Geschwindigkeit das emittierende Molekül sich im Verhältnis zu mir, dem Beobachter, bewegt hat. Jetzt haben diese vielen Moleküle ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ich kann also die Verteilung dieser Linien feststellen, die Breite dieser Linie. Und ich weiß, wie weit sie insgesamt verschoben ist, verglichen mit der Referenzlinie. Das heißt, ich weiß auf die Art und Weise, was über die Geschwindigkeitsverteilung entlang meiner Sichtlinie von dem Gas, was ich beobachte. Und auf die Art und Weise kann ich Rückschlüsse auf die kinematischen Eigenschaften meiner Molekülwolke, meines sternbildenden Gases schließen oder führen, ableiten. Und wenn ich das mache, dann stelle ich fest, dass diese Linien, die ich beobachte, alle sehr stark verbreitet sind. Die Linienbreite ist sehr viel größer als die thermische Linienbreite. Mhm. Und das bedeutet, die müssen mit Überschallgeschwindigkeit rumwuseln in dieser Wolke, die CO-Moleküle, die ich emittiere. Und nachdem CO eng an das H2, an das molekulare Wasserstoffmolekül gekoppelt sind, kann ich daraus Rückschlüsse über die gesamte Massenverteilung der Wolke und die Geschwindigkeitsverteilung dieser Massenkomponente treffen. Das sind dann im Prinzip Moleküle entlang meiner Sichtlinie, genau, die sozusagen dann diesen Beitrag zu dieser Beobachtung der Linie leisten, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Genau, je intensiver die Linie ist, umso mehr von diesen Molekülen habe ich, umso mehr Masse habe ich in diese Richtung. Und je nachdem, wie die im Energieraum, im Geschwindigkeitsraum verteilt sind, weiß ich dann, welche Geschwindigkeiten die haben. Gut, wichtig jetzt, um wieder auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, ist, die Geschwindigkeitsverteilung ist hochgradig turbulent. Und zwar im Überschallbereich. Ich habe also Stoßwellen, Schocks, die auf allen Skalen mein Medium durchlaufen. Und jetzt muss ich wissen, dass das interstellare Gas komprimiert werden kann. Wenn Sie Wasser sozusagen versuchen zusammenzubringen, dann weicht es in eine Richtung aus. Sie können das kaum komprimieren, weil einfach die intermolekularen Kräfte so groß sind, dass Sie das verhindern. das interstellare Gas ist sehr viel weicher in dem Sinne, Sie können es also sehr gut komprimieren. Mhm. Diese Stoßwellen, diese Schockfronten können also Material aufsammeln und zu lokalen starken Verdichtungen führen. Ich muss mir diese Wolken also nicht so vorstellen, dass ich da einfach irgendeine runde Gasblase habe, die überall die gleiche Dichte hat, sondern da geht's wild hin und her. Stellen Sie sich den Himmel vor, wenn ein großer Sturm ist, da sehen Sie auch tolle Wolkenformationen, die sich in schneller Zeitfolge ändern und kommen und gehen. Und genauso ist es im interstellaren Gas. Es ist noch dynamischer, noch turbulenter, weil zum Beispiel im Vergleich, also mein Vergleich hinkt, weil die Luft sehr schwach komprimierbar ist. Das heißt, die Dichteunterschiede, die Sie in der Gewitterwolke haben, sind vernachlässigbar im Vergleich mit den Dichteunterschieden, die Faktor 100.000 sein können, die Sie im interstellaren Gas haben. Das heißt, die moderne Theorie der Sternentstehung, und jetzt sind wir wieder bei der ursprünglichen Frage, seit ungefähr 10, 20 Jahren versucht zu verstehen, welchen Einfluss die Tatsache, dass ich turbulente Strömungen im interstellaren Gas habe, welchen Einfluss die auf den Sternbildungsprozess haben. Und der Einfluss ist zweigesichtig, wenn Sie so wollen. Auf der einen Seite können diese Kompressionen, die mit der Turbulenz einhergehen, diese Dichteerhöhungen, diese Dichtefluktuationen, lokal in den Kollaps führen. Auf der anderen Seite habe ich, wenn ich auf großen Skalen das System betrachte, sehr viel kinetische Energie. Wenn ich jetzt meine Brille abnehme und nicht genau hingucke, dann sehe ich einfach wildes Rumwuseln von Wasserstoffmolekülen, die so ähnlich sind wie das wilde Rumwuseln, das ich aus der thermischen Bewegung habe. Das heißt, effektiv betrachtet sehe ich nicht ein System, was eine Temperatur von 10 Kelvin hat oder 20, sondern vielleicht 500 Kelvin hat. Das heißt, die kinetische Energie, die in dieser turbulenten Überschallbewegung sitzt, ist in vielen Fällen ausreichend oder sogar größer als die potenzielle Energie. Das heißt, ich habe hier eine Art und Weise gefunden, wie ich den Kollaps auf großen Skalen aufhalten, zumindest verlangsamen kann. Und jetzt stellen Sie schon fest, dass die Situation nicht mehr so einfach ist wie früher. Ich muss also sowohl die Kompression auf kleinen Skalen, die den Kollaps und die Sternbildung triggern und anstoßen können, berücksichtigen, wie auf großen Skalen, dass derselbe Prozess, der auf kleinen Skalen Sternentstehung induziert, ihn auf großen Skalen verhindern kann. Die Frage der Sternbildung ist jetzt eine sehr komplexe und sehr dynamische Fragestellung. Ich muss diese Prozesse auf verschiedenen Skalen berücksichtigen. Ich muss berücksichtigen, dass dieses Wechselspiel zu unterschiedlichen Ergebnissen führt in unterschiedlichen Regionen meiner Wolke. Mit dem Ergebnis, dass ich als Theoretiker leider nicht mehr auf simple analytische Modelle zurückgreifen kann, wie wir es vor 20, 30 Jahren noch gemacht hatten, wo wir gesagt haben, ich gucke mir den Gasdruck an, ich gucke mir die Magnetfelder an, ich nehme eine sphärische Gasblase und gucke mal, wer gewinnt. Das geht jetzt nicht mehr. Ich muss das mit einem statistischen Modell, mit einem stochastischen Ansatz versuchen zu lösen oder, und das ist die Herangehensweise, die wir in der Arbeitsgruppe hier im Zentrum für Astronomie machen, wir versuchen das am Computer zu modellieren. Wir sagen also, wir modellieren ein Stück interstellares Medium, meinetwegen eine typische Molekülwolke, 100.000, 1 Million Sonnenmassen, Größe vielleicht 50 Lichtjahre. Mhm. Wir geben da Turbulenz rein. Das heißt, wir schütteln das einmal und gucken, wie sich die Geschwindigkeitsstruktur und die Dichtestruktur dann entwickelt. Wir schalten die Eigengravitation an. Das können wir alles am Computer ja ein- und abschalten. Und dann gucken wir einfach mal, salopp betrachtet, was passiert. Und dann werden wir feststellen, dass sich in manchen Gebieten Verdichtungen bilden und manche dieser Verdichtungen sind massereich genug, sodass die Gravitation lokal die Überhand über die Turbulenz und die turbulente Energie gewinnt. Dann setzt der Sternbildungsprozess, der gravitative Kollaps, die Kontraktion, die wir am Anfang besprochen hatten, in Gang und ich bilde einen Stern. Und typischerweise passiert das nicht für einen Stern im Einzelnen, in Isolation, sondern es bilden sich meistens Doppelsterne und die Doppelsterne sind Teile von einem größeren Sternhaufen. Wenn wir uns die Verteilung der jungen Sterne in der Milchstraße angucken, dann stellen wir fest, die sind fast alle in Haufen, typischerweise ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Sterne. Und das können wir am Computer nachspielen und wir können dann die Input-Parameter verändern. Wir können die Stärke der Turbulenz, die Dichte, die Temperatur, die chemische Zusammensetzung und so weiter verändern. Und wir können dann gucken, welches Modell beschreibt die Beobachtung, die Wirklichkeit besser. Das heißt, Sie passen wahrscheinlich dann diese Parameter so weit an, dass es eben mit der Beobachtung entspricht. Und wenn ich das richtig verstehe, hat man da sozusagen als Vergleich, als Referenz dann eben diese stellare Massenfunktion. Ist das richtig? Das ist ein Parameter, den wir vergleichen. Das wäre sozusagen das Ergebnis. Aber in früheren Stadien vergleichen wir unsere Modellwolken mit Beobachtungsdaten. Wir hatten ja gesehen, um die interstellare Turbulenz oder die Dynamik des interstellaren Mediums zu verstehen, nimmt man häufig diese Emissionskarten von Kohlenmonoxid her. Und was wir jetzt in der Arbeitsgruppe machen, da sind wir, glaube ich, auch weltweit relativ vorne mit dabei, ist synthetische Karten zu generieren. Also wir belassen es nicht dabei, einfach mit einer einfachen Zustandsgleichung, das Gas hat immer dieselbe Temperatur oder folgt einem wohl definierten einfachen Gesetz, die Dynamik zu beschreiben, sondern wir lassen mit der Hydrodynamik, mit der Magnetohydrodynamik, die wir am Computer lösen, auch ein chemisches Netzwerk mitlaufen, was uns beschreibt, wo bildet sich aus dem atomaren Gas molekularer Wasserstoff. Wir folgen auch den chemischen Reaktionsnetzwerken, die Kohlenstoff und Sauerstoff beschreiben, sodass ich weiß, wo und wann, wie viel Kohlenmonoxid sich bildet. Das heißt, ich habe also nicht nur eine Dichteverteilung, sondern ich habe tatsächlich diese Dichteverteilung in verschiedenen chemischen Spezies und ich kann jetzt in einem Nachbearbeitungsschritt herangehen und tatsächlich mit Hilfe von Strahlungstransportrechnungen synthetische Karten erstellen. Das heißt, was wir seit einigen Jahren machen, wir nehmen diese Rechnungen her und wir versuchen genau das zu tun, was auch die Beobachter machen. Wir produzieren synthetische Karten in verschiedenen Rotationsübergängen. Wir vergleichen dann, was sehen wir in diesen Karten, wie weit spiegeln die wider, was an tatsächlicher Dynamik in dem System vorgeht. Beispielsweise sitzt das CO nur in Gebieten hoher Dichte und große Teile der Wolke sind praktisch unsichtbar in diesem speziellen Tracer-Molekül. Wenn ich jetzt aber versuche, die Information, die ich aus dem Kohlenmonoxid habe, 1:1 in den molekularen Wasserstoff, wo die Masse sitzt, zu übersetzen, dann mache ich einen Fehler. Ich muss also diesen Übersetzungsschritt verstehen und nachvollziehen können und gegebenenfalls korrigieren können, um tatsächlich was über die Dynamik des Wolkengases zu lernen. Und nur mit diesem Übersetzungsschritt kann ich die Beobachtungsdaten wirklich interpretieren. Ja, das ist was, wo wir in Heidelberg sehr eng mit den Leuten, mit den Beobachtern am Max-Planck-Institut für Astronomie zusammenarbeiten. Da gibt es Arbeitsgruppen, die diese Molekülwolken beobachten. Wir haben gemeinsame Beobachtungsanträge, Beobachtungsprojekte, wo wir das interstellare Gas der gesamten Galaxie, der gesamten galaktischen Scheibe uns angucken wollen in verschiedenen Wellenlängenbereichen und dann mit unseren Modellrechnungen vergleichen. Ja. Das ist also ein wichtiger Bereich, um den Prozess der Sternentstehung zu verstehen. Natürlich, und jetzt kommen wir auf die stellare Massenfunktion, vergleichen wir auch das Endprodukt, die dynamischen Eigenschaften der Sternhaufen, die sich in unseren Rechnungen bilden, also Kinematik, Morphologie, das heißt die räumliche Verteilung, aber auch die Massenverteilung mit Beobachtungsdaten. Und hier kommen optische Infrarotbeobachtungen von jungen Sternhaufen oder von Sternhaufen insgesamt in der Milchstraße, aber in anderen Galaxien zum Tragen. Und hier stellt man fest, dass die Verteilung der Sternmassen relativ universell zu sein scheint. Ob ich jetzt in der Orionwolke gucke, in der Sonnenumgebung, oder ob ich jetzt in einem Kugelsternhaufen im Halo der Milchstraße gucke oder in einem massereichen Sternentstehungsgebiet in unserer Nachbargalaxie der kleinen oder großen Magellanschen Wolke. Die Verteilung der stellaren Massen bei der Geburt scheint überall ziemlich gleich zu sein. Und das ist natürlich eine unglaublich spannende Fragestellung, warum das so ist, weil die Umweltbedingungen in diesen verschiedenen Gebieten, die ich gerade erwähnt habe, unterschiedlicher nicht sein könnten. Also in der Sonnenumgebung habe ich moderate Dichten, ich habe wenig massereiche Sterne, da passiert nicht wirklich viel in dynamischer Hinsicht. Wenn ich aber jetzt in ein massereiches Sternentstehungsgebiet gehe, Stichwort 30 Doradus in der großen Magellanschen Wolke, dann habe ich hunderte von sehr massereichen Sternen. Ich habe gewaltige Blasen von ionisiertem Material, ich habe unglaublich starke Sternwinde, ich habe wahnsinnig breite Linien, die ich messe, ich habe sehr viel Dynamik in dem System. Temperaturen sind anders und trotzdem sehe ich dieselbe Massenverteilung. Und das zu verstehen ist eine spannende Frage. Das heißt, das müssen irgendwelche fundamentalen, dominierenden physikalischen Prozesse sein, die wirklich diese Verteilung dann letztlich triggern. Ja, also es gibt verschiedene Ansätze und das ist tatsächlich eine Fragestellung an der vordersten Front der Forschung. Und Sie sehen das im Prinzip daran, dass es unterschiedliche Schulen gibt, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wir oder ich hier in Heidelberg würde sagen, um das zu verstehen, müssen wir uns die Thermodynamik angucken. Die Frage, wie das Gas auf äußere Druckdifferenzen, auf Kompression reagiert, ist eine Frage der Elementzusammensetzung, die wiederum bestimmt, wie das Gas geheizt und gekühlt werden kann. Wenn Sie ein Fahrrad aufpumpen, dann stellen Sie fest, Sie komprimieren das Gas, es wird heißer. Im interstellaren Medium ist es genau umgekehrt. Wenn Sie das Gas komprimieren, wird es kälter. Warum ist es so? Bei der Kompression bringen Sie die Gasteilchen näher zusammen. Sie stoßen häufiger. In diesen Stößen können aber jetzt innere Freiheitsgrade angeregt werden, die besagten Rotationsübergänge, die wir gerade diskutiert hatten. Und diese Rotationsübergänge können jetzt auf zwei Arten ihre Energie wieder abgeben. Ja? Sie regen also innere Freiheitsgrade ab und die Frage ist, wenn ich wieder in den Grundzustand gehen möchte, wie mache ich das? Ich kann jetzt wieder über einen Stoß in den Grundzustand kommen, dann wird diese gespeicherte innere Energie wieder in kinetische Energie, in thermische Bewegung der Teilchen umgewandelt. Ich habe nicht gekühlt. Wenn ich jetzt aber diesen Übergang durch Emission eines Photons gestalte, dann habe ich kinetische Energie in das Strahlungsfeld gesteckt de facto. Und jetzt stellt sich die Frage, dieses Photon, wird es gleich wieder absorbiert bei den benachbarten Molekül, dann ist die Energie auch wieder im System verblieben. Oder ist die mittlere freie Weggänge so groß, dass das Photon einfach das Gebiet, was mich gerade interessiert, verlassen kann und seine Energie irgendwo anders deponiert? Wenn das der Fall ist, dann habe ich effektiv gekühlt. Das heißt, ich habe das Gas komprimiert, ich habe die inneren Freiheitsgrade angeregt, die gehen ins Strahlungsfeld, Strahlungsfeld trägt die Energie weg und de facto habe ich ein kühleres Medium. Genau derselbe Prozess ist, wenn Sie schwitzen oder wenn Wasser verdampft. Die Teilchen gehen weg, sie gehen mit höherer kinetischer Energie weg. Als Ganzes wird das System gekühlt. So ähnlich ist es dort im Strahlungsfeld. Und jetzt kann man sich eine Frage stellen, was bestimmt diese Prozesse? Und diese Prozesse werden bestimmt natürlich durch Umwelteinflüsse, Dichte, Stärke des Strahlungsfeldes, wie groß ist die Wolke, das heißt, wie ist es größer oder kleiner als diese mittlere freie Weggänge des Photons. Aber vor allem wird der Prozess bestimmt durch mikroskopische Größen, durch Wirkungsquerschnitte, durch die Frage, wie groß ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit von so einem Molekül, das Photon aufzufangen. Wenn die sehr groß ist, dann ist die mittlere freie Weglänge klein, das Photon wird gleich wieder aufgefangen werden. Wenn die Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, das heißt, das Photon nur winzig kleine Elemente oder Moleküle sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Photon weit kommt und letztendlich mein System verlässt, sehr groß. Das heißt, diese Kühleigenschaften werden hauptsächlich auch durch fundamentale physikalische Parameter, Wirkungsquerschnitte bestimmt. Mhm. Staub spielt eine wichtige Rolle. Staub ist wie ein Thermostat. Sie können aufgrund der Eigenschaften, wie Staub mit dem Strahlungsfeld wechselwirkt, feststellen, dass Sie das Strahlungsfeld um viele Größenordnungen ändern können, ohne dass die Temperatur von dem Staub tatsächlich groß reagiert. Das heißt, Sie haben hier einen Prozess, der ja wie ein Thermostat in Ihrer Wohnung die Temperatur immer relativ gleichmäßig hält. Und wenn Sie in einem Regime sind, wo das Gas an den Staub gut koppeln kann, dann haben Sie auch für stark variierende Umweltbedingungen immer ähnliche Temperaturen und Dichten. Und jetzt zurückzukommen auf die stellare Massenfunktion, dann haben Sie tatsächlich für den Kollaps wieder ähnliche Rand- und Rahmenbedingungen, die dann letztendlich zu ähnlichen Massenverteilungen führen. Das wäre sozusagen meine Antwort auf die Frage, warum ist die universell? Aber wie gesagt, andere Gruppen kommen zu anderen Antworten, involvieren Magnetfelder, andere Rückkopplungsprozesse. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch eine Frage eben, was für einen Zugang man dazu wählt, das zu beschreiben. Und am Ende wird es auch eine Kombination wahrscheinlich sein von mehreren Faktoren. Sicherlich, so ist es. Und wenn man sich diese Verteilungsfunktion anschaut letztlich, was gibt es da letztlich für einen Rahmen? Also was sind so die größten Massen, die man bei Sternen, bei sich neu entwickelnden Sternen beobachten kann? Beziehungsweise nach unten gibt es ja diese eine ganz einschneidende Linie, ab der der Druck letztlich beim Aufbau nicht mehr ausreicht, um die Fusionsprozesse zu erzeugen. Mhm. Und also das ist ja diese Trennlinie zu den braunen Zwergen. Ja. Bei 80, knapp 80 Jupitermassen, sowas da. Ja, 0,08 Sonnenmassen in etwa. Genau, aber nach oben hin gibt es da klare Grenzen für massenreiche Sterne? Nach oben hin ist es nicht so klar, erstens, was ist überhaupt eine obere Massengrenze? Und welche physikalischen Prozesse sind hier relevant? Vielleicht muss man auch hier wieder ein bisschen ausholen. Diese vier Größenordnungen von, ich sage jetzt mal, ein Hundertstel Sonnenmassen bis 100 Sonnenmassen, die wir typischerweise für den Bereich von Sternen angeben, also ein bisschen weniger wie ein Hundertstel, sind ein sehr, sehr kleiner Bereich der möglichen Massenverteilung, die ich habe. Wenn Sie gucken, wie viel Masse steckt in unserer Milchstraße, dann haben wir ungefähr 10 hoch 10 Sonnenmassen in Sternen und Gas. Ja, das sind 10 hoch 43 Gramm. Auf der anderen Seite, das Wasserstoffatom hat eine Masse von 10 hoch minus 24 Gramm. Das heißt, Sie haben hier 50 Größenordnungen in der Massenverteilung, wo Sie tatsächlich diese quasi stabilen Objekte, das ja Sterne darstellen, verorten können. Und aus diesem großen, großen Bereich sucht sich die Natur tatsächlich nur diesen kleinen Bereich aus. Mhm. Und jetzt ist es eine spannende Frage, warum? Und Sie hatten ja, und das ist, glaube ich, einfach zu beantworten, das untere Ende erwähnt. Da geht es um die Frage, die wir ganz zu Beginn diskutiert hatten, was macht überhaupt einen Stern aus? Und das ist in der Tat Kernfusionsbrennen. Um diese Kernfusionsprozesse in Gang setzen zu können, brauche ich eine gewisse minimale Dichte und eine gewisse minimale Temperatur. Und die ist schlicht und ergreifend bei Objekten von sehr geringer Masse nicht gegeben. Dann ist das Ding nicht dicht genug und nicht heiß genug, damit diese Kernfusionsprozesse in Gang setzen können. Der Stern und Sternentwicklung ist ja immer die Frage nach, was habe ich für Möglichkeiten, den Stern stabil zu machen, stabil zu halten, hat aber jetzt noch eine andere Möglichkeit, stabil zu bleiben. Das bedarf dann wieder quantenmechanischen Wissens. Das ist der sogenannte Entartungsdruck. Die Quantenmechanik sagt uns, dass zwei Elementarteilchen nicht im selben quantenmechanischen Zustand sein dürfen. Und jetzt kann ich mir die Elektronen angucken. Der Stern ist ja ein Plasma, wo Protonen und Elektronen frei rumschwirren. Mhm. Und salopp betrachtet bedeutet dieses quantenmechanische Ausschlussprinzip, Pauli-Prinzip, zusammen mit der Heisenbergschen Unschärferelation, dass sich zwei Elektronen nicht zu nahe kommen dürfen. Das heißt, die haben also ein gewisses minimales Volumen, das sie für sich beanspruchen. Und wenn der Druck von außen so groß wird, dass die näher zusammenrücken, dann sagen die, das will ich nicht, und bauen den Gegendruck auf. Das heißt, dieser sogenannte Entartungsdruck ist der Prozess, der den Stern oder den eben Nicht-Stern auf kleinen Skalen stabilisiert. Und was unsere Erde stabilisiert, das ist einfach chemischer Druck, wie wir es hier in diesem Tisch oder dieser Tasse oder sonst wie kennen. Gut, soweit zu den kleinen Massen. Also da gibt es ein unteres Massenlimit, was wir relativ gut verstehen. Das obere Massenlimit hat vermutlich mit der Stabilität von Sternen zu tun. Dazu muss man wissen, wie beschreibe ich so einen Stern? Ich kann ihn in relativ guter Näherung als Gas beschreiben, als einfach Gasballen. Und um diesen Gasballen tatsächlich gut beschreiben zu können, das sind die Gleichungen der Hydrodynamik, Kontinuitätsgleichung und Euler-Gleichung, die praktisch die Newtonsche Gleichung für ein Fluidelement ist. Und um dieses Gangsystem lösen zu können, brauche ich eine Clausius Equation, eine weitere Gleichung. Und das ist die Zustandsgleichung, die mir den Druck und die Temperatur und die Dichte in Verbindung setzt. Und wenn wir uns angucken, wie kann ich so eine Zustandsgleichung definieren, dann ist bei massearmen Sternen das die Zustandsgleichung, wie wir sie aus der ganz normalen Schulphysik des idealen Gases kennen. Bei Sternen höherer und höherer Masse ist es so, dass ich die Zustandsgleichung eines Strahlungsfeldes letztendlich nehmen muss. Das heißt, ich habe eine strahlungsdominierte Energiebilanz. Der Druck wird hauptsächlich über Photonen vermittelt im Sterninneren und ich brauche eine andere Zustandsgleichung. Und diese Zustandsgleichung ist sehr nah am Stabilitätslimit, die ich für diese Art von selbstgravitierenden Gassphären, mit denen wir im Moment Sterne beschreiben, bestimmen kann. Und eine relativ gut funktionierende, einfache Herangehensweise ist zu sagen, je massereicher mein Stern wird, umso näher komme ich an dieses Stabilitätslimit ran. Und kleine Fluktuationen, kleines Flackern in der Energieproduktion, was ich ja immer habe, die Sterne sind ja nicht alle stabil, sondern es gibt verschiedene Instabilitätsbereiche im Hertzsprung-Russell-Diagramm, in der Verteilung der Sterneigenschaften, wenn Sie so wollen. Und bei sehr massereichen Sternen können kleine Abweichungen, keine Fluktuation in der Energieproduktion tatsächlich zu Instabilität führen, zu enormem Massenverlust. Und eine, glaube ich, relativ gut funktionierende Herangehensweise ist zu sagen, diese Instabilitäten nehmen einfach überhand, sodass ein Stern mit mehr als 100 oder 150 Sonnenmassen nicht mehr wirklich stabil ist. Jetzt ist es sehr wischiwaschi und sehr, ich sag mal, Pi mal Daumen abgeschätzt. Das ist eine mögliche Erklärung. Um das tatsächlich quantitativ bestimmen zu können, muss man sehr tief einsteigen in die Struktur dieser massereichen Sterne. Es reicht nicht, die detaillierten Gleichungen und die nuklearen Reaktionsnetzwerke zu lösen. Man muss auch berücksichtigen, dass diese Sterne rotieren. Das heißt, die sind nicht mehr sphärisch symmetrisch, sondern wenn sie schnell rotieren, sind die deformiert. Dann sehen die aus wie so ein Smarty. Wie so eine Ellipse, wie so eine Linse. Und das hat dann wieder Eigenschaften auf die generelle Stabilität. Diese Sterne leuchten unglaublich stark. Sie haben also Winde an der Oberfläche, die kontinuierlich Material abtragen und nicht nur so wie bei der Sonne ein bisschen was, sondern wirklich, der verliert innerhalb von wenigen Jahren eine Sonnenmasse. Mhm. Das heißt, es ist ein massiver Massenverlust. Und das von der theoretischen Seite her in den Griff zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Es gibt Kollegen in Genf, in Bonn, in Santa Cruz, die daran arbeiten, oder auch in Tokio. Und die kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, einfach weil sie unterschiedliche Modelle und unterschiedliche physikalische Prozesse berücksichtigen. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, es gibt verschiedene Hypothesen, was jetzt tatsächlich ein oberes Massenlimit sein könnte. Es muss in der Tat was mit der inneren Stabilität von Sternen zu tun haben. Es gibt auch ganz interessante Ansätze, die zum Teil aus der ersten Sternentstehung kommen, wo man von supermassereichen Sternen spricht, wo ich Sterne mit Tausenden von Sonnenmassen tatsächlich über einen kurzen Zeitraum stabil halten kann, wenn ich nur stark oder groß genug Akkretionsraten habe. Aber das hat mit der Standard-Sternentwicklung, wie wir sie in unserer Milchstraße kennen, relativ wenig zu tun. Und ob es diese Sternphasen tatsächlich jemals gegeben hat, oder ob die tatsächlich hypothetisch möglich sind, ist immer noch Forschungsgegenstand. Ja, ich hatte diese intrinsischen Eigenschaften, diese Stabilitätskriterien, die wirklich auf den Stern selbst bezogen sind, gar nicht so auf der Kappe. Also ich dachte, ich habe mir das eher so vorgestellt, dass wirklich die Akkretion, die Effektivität der Akkretion aus der Umgebung, dass die auch eine wichtige Rolle spielen würde. Aber anscheinend gibt es da wirklich zwei Aspekte bei dieser Geschichte. Ja, also Sie haben natürlich recht. Also was ich jetzt betrachtet habe, ist ein intrinsischer Prozess, ist ein internes Stabilitätskriterium. Sie können sich jetzt von meiner Warte als theoretische Sternentstehungsmodellierer die Frage stellen, und das tun wir auch, wie ist die Verteilung der Sternmassen in unseren Modellen? Und da stelle ich fest, dass ich zwei Fragmentationsprozesse habe. Ich habe die sogenannte graboturbulente Fragmentation der großen Gaswolke als Ganzes. Dieses Wechselspiel aus Gravitation und Turbulenz, deswegen graboturbulente Fragmentation, gibt die Massenverteilung und die Struktur von sogenannten Wolkenkernen, prästellaren Kernen vor. Deren Massenverteilung ist so ähnlich wie die stellare Massenfunktion, nur zu größeren Massen verschoben. Es wäre aber jetzt viel zu naiv zu sagen, ich mappe jetzt das eine 1:1 auf das andere mit einer gewissen Effizienz. Der Grund ist, dass diese massereichen Gasballen wahrscheinlich fragmentieren. Und da gibt es eben diesen zweiten Fragmentationsprozess, der die Scheibe, die immer mit dem Sternbildungsprozess einhergeht, mit einschließt. Was passiert, wenn ich also eine Gasblase habe, die kollabiert, bevor ich in diese Kontraktionsphase, die wir am Anfang diskutiert haben, tatsächlich eintreten kann, muss das Gas ja auf den Stern, auf den Protostern kommen. Und da stelle ich fest, dass das Gas Schwierigkeiten hat. Und der Grund ist ein universelles physikalisches Gesetz, die Drehimpulserhaltung. Sie kennen das vom Eislauf her, wenn der Eiskunstläufer oder die Eiskunstläuferin eine Pirouette startet, hat sie zunächst mal die Hände weit ausgebreitet, springt hoch, tut die Hände eng an den Körper und dreht sich dann sehr viel schneller, als was sie gestartet ist. Und das ist nichts anderes wie die Drehimpulserhaltung. Der Drehimpuls ist ja, wenn man so will, das Produkt aus der Winkelgeschwindigkeit oder der Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn und dem Abstand. Wenn ich also den Abstand vom Zentrum verringere, muss ich mich schneller bewegen. Aus dem Grund dreht sich der Eiskunstläufer schneller, wenn er die Hände an den Körper legt, und dreht sich langsamer, wenn er die Hände wieder ausbreitet. Und genau denselben Prozess, genau dasselbe Problem, stellt ein Problem dar in diesem Falle, habe ich bei der Sternentstehung. Die Rotation, dieser Drehimpuls, den eine typische prästellare Wolke, dieser Wolkenkern hat, ist in viele Größenordnungen größer als als der Drehimpuls, den ich in der Sonne beispielsweise habe oder auch im Sonnensystem. Das muss abgetragen werden. Das muss umverteilt werden. Wenn Sie sich das Sonnensystem angucken, dann sitzt 99% der Masse in der Sonne, aber 99% des Drehimpulses sitzt in Jupiter. Und die anderen Planeten sind unter ferner Liefen. Das heißt, Sie sehen hier schon, diese scheibenartige Struktur, die unser Sonnensystem ausmacht, ist ererbt von der scheibenartigen Struktur, die sich notwendigerweise aufgrund der Drehimpulserhaltung während der Kollapsphase bildet. Das Material kann also nicht direkt zum Stern einströmen, sondern es muss einen Gleichgewichtsradius finden, wo sich die nach innen gerichtete also Gravitationskraft mit der nach außen gerichteten Zentrifugalkraft die Waage hält. Und jetzt muss ich diesen Drehimpuls irgendwie loswerden. Loswerden bedeutet hier, dass ich ihn umverteilen muss. Ich kann ihn nicht komplett loswerden. Das heißt, wenn ein Teilchen in dieser Akkretionsscheibe, die sich bildet, den Drehimpuls abgibt, brauche ich ein anderes Teilchen, was das aufnimmt. Das macht Viskosität in dieser Scheibe. Es kann aber auch spiralarme, gravitative Instabilitäten machen. Die Viskosität kann ich mir so vorstellen, ich habe da Magnetfelder, ich habe Magnetorotationsinstabilität. Ich weiß, das Material in dieser Akkretionsscheibe ist differenziell rotierend. Teile, die weiter innen liegen, die rotieren schneller, haben eine schnellere Geschwindigkeit als ein Gasteilchen, was ein bisschen weiter außen liegt. Stellen Sie sich zwei Gasteilchen, die das eine liegt ein bisschen innerhalb, das andere liegt ein bisschen außerhalb von dem gegebenen Radius, vor, die mit einer Feder verbunden sind. So eine Federwaage. Die Feder ist symbolisch für Magnetfeldlinien. Das Innere läuft jetzt schneller und versucht jetzt das andere Teilchen mitzuführen. Diese Feder spannt sich also, das Innere läuft ja schneller, das andere ist ein bisschen langsamer, der Abstand zwischen beiden wird größer, die Feder spannt sich, vermittelt den Kraft zwischen den beiden. Als Ergebnis ist das weiter innen liegende Teilchen wird verlangsamt und das weiter außen liegende Teilchen wird beschleunigt. So, jetzt kann ich mir die Frage stellen, was bedeutet das jetzt für den Drehimpuls? Das innere Teilchen hat Drehimpuls verloren, das äußere Teilchen hat Drehimpuls gewonnen. Jetzt ist es so, dass die Gesetze dieser Scheibe diese Teilchen auf Bahnen zwingen, wo sie den richtigen Drehimpuls haben. Ja, das weiter außen liegende Teilchen wird, es hat Drehimpuls gewonnen, muss nach außen wandern, weil dort die Teilchen liegen, die mehr Drehimpuls haben. Das weiter innen liegende Teilchen hat Drehimpuls verloren, es muss weiter nach innen wandern, damit es Kameraden finden, die den gleichen Drehimpuls haben. Das heißt, ich vergrößere den Abstand, ich vergrößere also die Relativgeschwindigkeit. Und wenn ich keinen Prozess habe, der dieses Auseinanderdriften aufhält, dann habe ich hier einen katastrophalen Prozess, wenn Sie so wollen. Ich habe eine Instabilität. Das heißt, das innere Teilchen wird immer weiter nach innen laufen, das äußere Teilchen wird immer weiter nach außen laufen. Irgendwann wird natürlich diese Feder aufbrechen und der Prozess ist vorbei, aber diesen ersten Impuls habe ich also eine Möglichkeit gefunden, den Impuls umzuteilen. Und wenn ich Spiralarme habe, habe ich einen ähnlichen Prozess. Wenn Gasteilchen in Spiralarm eintreten, dann werden die gestreut, das heißt, die Geschwindigkeit ändert sich leicht. Manche gehen weiter nach innen, manche gehen weiter nach außen. Auch das führt zu einer Umverteilung des Drehimpulses. Gut, was bedeutet das jetzt für eine Teilchen? Ich habe also für meine Akkretionsscheibe und die Teilchen darin, ich habe einen Strom von Material durch diese Scheibe zum Zentrum. Das heißt, ich brauche diese viskosen oder gravitoviskosen Transportprozesse, um überhaupt den zentralen Stern zu füttern. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, wann wird dieser Prozess tatsächlich katastrophal? Unter welchen Bedingungen schafft es diese Viskosität, diesen relativ gleichmäßigen Massentransport durch die Scheibe aufrechtzuerhalten? Und wann ist einfach die Massenlast auf diese Scheibe, die von außen kommt, es fällt ja immer noch eine riesige Hülle auf diese Scheibe ein, größer als das, was sie schafft, nach innen zu transportieren? Wenn die Akkretionszeitskala kürzer oder die Massenlast auf diese Scheibe größer ist als das, was die nach innen wegschaffen kann, dann wird sie tatsächlich instabil, fragmentiert und es bildet sich ein zweites Objekt. In dieser Hauptakkretionsphase habe ich dann ein Doppelstern- oder ein Dreifachsternsystem oder ein Mehrfachsystem. Derselbe Prozess kann aber in späteren Phasen zur Bildung von Planeten führen. Und auf die Art und Weise habe ich jetzt einen zweiten Fragmentationsprozess. Und der wird relevant bei massereichen Sternen, weil die Masselast auf diese Scheibe sehr viel größer ist als diese Transportprozesse. Die Scheibe um den massearmen Stern, die Transportprozesse sind relativ gleich. Die Masselast darauf ist klein, weil die Gasblase klein war. Wenn es eine massereiche Gasblase war, ist die Akkretionsrate sehr viel größer und die Scheibe wird instabil werden. Das heißt, Ich habe hier, um jetzt tatsächlich wieder auf die Frage nach dem EMF zurückzukommen, eine Methode oder einen physikalischen Prozess, der mir die Akkretion auf das zentrale Objekt limitiert, dadurch, dass ich ein zweites, ein drittes, ein viertes, fünftes und so weiter Objekt bilde, die eher an dieses Material, was durch die Scheibe wandert, rankommt, wie das im Zentrum. Das heißt, das im Zentrum wird weniger und weniger Material bekommen, die weiter außen liegen, werden schneller und schneller anwachsen. Und im idealen Doppelsternsystem habe ich dann irgendwann zwei gleich große Partner, wenn das System komplizierter ist, vielleicht von der Turbulenz auch im Drehimpuls und in der Dynamik immer wieder gestört wird, dann habe ich einfach eine unterschiedliche Massenverteilung. Das heißt, ich habe hier einen stochastischen Prozess, den ich mit der Stochastik, die aus der Turbulenz kommt, verknüpfen muss. Und letztendlich, wenn ich tatsächlich eine analytische Theorie der Sternentstehung, der stellaren Massenfunktion haben möchte, dann muss sie notgedrungenerweise eine statistische Theorie, eine stochastische Theorie sein. Und das ist in der Tat die Grundlage von vielen analytischen oder theoretischen Ansätzen, um das zu erklären. Ja, das heißt, wenn man sich aufbauend auf diesen Fragmentierungsprozessen oder diesen speziellen jetzt das wirklich nochmal anschaut, diese Statistik, was einzelne Sterne angeht, aber auch Mehrfachsysteme oder Doppelsysteme. Ist das dann richtig, dass wenn man sozusagen die Mehrfachsysteme zusammennimmt, also die Massen aufaddiert, dass da sozusagen dann wirklich sozusagen die fehlenden großen, hohen Sternmassen sozusagen wirklich drinstecken? Oder? Nicht ganz. Das war jetzt nur so ein Gedanke dabei. Ja, also, nee, so ist es nicht. Also das geht jetzt wirklich ins Detail und in der Tat eine Debatte, die in der Sternentstehungs-Community geführt wird. Die Frage ist, erzeuge ich Sternmassen letztendlich durch einen Random Sampling-Prozess oder spielt er mehr eine Rolle? Oder anders ausgedrückt, wenn ich 100 Sternentstehungsregionen mit jeweils 100 Sonnenmassen betrachte, finde ich keinen Stern, der meinetwegen 150 Sonnenmassen hat. Ist ja klar, weil die Masse nicht da ist. Mhm. Wenn ich aber jetzt eine Sternentstehungsregion mit 100 oder 10.000 Sonnenmassen betrachten würde, ist die Wahrscheinlichkeit, einige 100 und vielleicht sogar 150 Sonnenmassenstern zu finden, relativ groß. Das heißt, es gibt tatsächlich Sampling-Size-Effekte, die hier eine Rolle spielen. Das ist das eine. Und da ist die Statistik auch sehr schlecht. Sehr massereiche Sterne sind schwer. Sehr, sehr massereiche Sterne sind oft im Mehrfachsystem. Das heißt, ich weiß tatsächlich nicht, sehe ich jetzt einen wirklich fetten Stern oder sind es zwei, drei sehr große Sterne. Zweitens ist es so, dass diese Molekülwolkenkerne nicht komplett sich in Sterne umwandeln, sondern über Rückkopplungsprozesse, stellares Feedback, Outflows, Winde, die ionisierende Strahlung, nur zum relativ geringen Prozentsatz sich in Sterne umwandeln. Der meiste Teil geht wieder zurück in das interstellare Medium. Das heißt, die Sternentstehungseffizienz ist eigentlich relativ klein und auch in kompakten Sternentstehungsgebieten fast nie größer wie 30%, sag ich mal. Das heißt, hier habe ich sozusagen einen Verlustprozess, einen Effizienzprozess und dann habe ich die Scheibengeschichte. Und auch diese Fragmentation der Scheibe ist sehr, sehr schwer in den Griff zu bekommen, weil massereiche Sterne sich sehr schnell entwickeln. Das heißt, diese Kontraktionsphase, die wir ganz am Anfang diskutiert hatten, die für die Sonne 30 Millionen Jahre gedauert hat oder für ein Drittel Sonnenmassenstern 100 Millionen Jahre dauert, der geht für einen 10 Sonnenmassenstern ruckzuck. Mhm. Der ist also in der Brennphase schon, während er noch akkretiert. Das heißt, ich kann das also nur dadurch verstehen, indem ich diese Akkretion, die Scheibenphysik, die Kopplung dieser Scheibe in das umgebende Material, aber auch die Feedbackprozesse des sich bildenden Sternes betrachte, ionisierende Strahlung, Winde, Outflows, die durch Magnetfelder in der Scheibe und im Stern getriggert werden. Das heißt, das ist hochgradig kompliziert. Und in den Rechnungen, die wir machen, haben wir tatsächlich ein oberes Limit für die Sonne, für die Sternmasse gesehen, aber das ist dem geschuldet, dass wir einfach in diesem großen Bereich des Parameters nicht immens große Sternhaufen betrachten konnten, aufgrund der Komplexität der physikalischen Prozesse, aufgrund der Limitierung in Computerzeit und physikalischen Implementierung. Das heißt, sowohl unsere Gruppe als auch die anderen Gruppen haben immer nur relativ kleine Aspekte des Sternbildungsprozesses betrachtet und keiner hat bisher tatsächlich das in einem mit ausreichender Auflösung und mit ausreichender Physik durchgerechnet. Und das wird auch in den nächsten 10 Jahren nicht passieren. Das ist einfach zu kompliziert. Also insofern sind die Details dieses Fragmentationsprozesses auf der Scheibenskala, insbesondere für sehr massereiche Sterne, noch sehr schlecht verstanden. Ja, das ist ja oft so, dass wenn man ins Detail geht, dass die Prozesse sehr kompliziert werden und wenn man das dann numerisch anfasst, dann fehlen dann doch an allen und Ecken wirklich Evidenzen für bestimmte Parameter oder Dinge. Aber ja, wir haben uns ja jetzt sehr detailliert über Sternentstehungsgebiete unterhalten. Sie haben da wirklich zu vielen Punkten uns einen tiefen Einblick gegeben und haben auch wirklich sehr weit ausgeholt. Ich würde gern zum Schluss, würde ich gern vielleicht noch ganz kurz diese Gebiete, diese Sternentstehungsgebiete noch so ein bisschen einbetten in größere Strukturen. Ja. Also wo wirklich solche Gebiete entstehen. Also wenn man sich so eine Galaxie, so eine typische, oder wie wenn man sich zum Beispiel die Milchstraße so vorstellt, wo, in welchen Bereichen finden, dann gibt es wirklich Sternentstehungsgebiete, was muss in der Galaxie, oder welche Bedingungen müssten vielleicht in den Regionen vorherrschen, nur um das so kurz so ein bisschen in den Kontext zu setzen, in den größeren Strukturen. Gut, zunächst mal muss man sagen, dass sich Sterne gebildet haben, schon bereits im sehr frühen Universum, seit die Bedingungen nach dem Urknall dazu reif waren. Also wir finden die ersten Sterne, wir sehen sie, wir sehen auch die Nachwirkungen dieser ersten Sterne, wir können das so interpretieren, dass sich bereits wenige 100 Millionen Jahre nach dem Urknall Sterne gebildet hatten, lange bevor es die einzelnen Galaxien, die wir jetzt sehen, gegeben hat, die sich dann aus einzelnen Halos kleineren Elementen zu größeren und größeren zusammengesetzt haben und in dieser hierarchischen Strukturbildung im Universum dann letztendlich zu Galaxien wie unsere Milchstraße geführt haben. Das heißt, der Sternbildungsprozess in seiner Gesamtheit setzt früh ein im Universum, erreicht seinen Höhepunkt vor, irgendwas 9 Milliarden Jahre, zwischen 5 und 10 Milliarden Jahre. In unserer Milchstraße sehen wir jetzt eine Sternentstehungsrate, die praktisch nur noch 10% der Sternentstehungsrate damals, als die Milchstraße hauptsächlich zusammengesetzt wurde, entspricht. Das heißt, Sternentstehung hat praktisch immer über kosmische Zeiträume hinweg stattgefunden. Wenn wir wirklich ganz, ganz große Skalen betrachten, dann war der Peak der Sternentstehungsrate vor irgendwas mit 10 Milliarden, zwischen 5 und 10 Milliarden Jahren. Wenn wir jetzt einzelne Galaxien angucken, dann stellen wir fest, dass es eine Korrelation gibt zwischen großskaligen dynamischen Prozessen und der lokalen Sternbildung. Wir hatten ja ganz am Anfang kurz diskutiert, dass wir ungefähr ein Lichtjahr an Material aufsammeln müssen. Ein Volumen, was ein Durchmesser von einem Lichtjahr ungefähr hat, um den Stern zu bilden. Das ist zwar groß, verglichen mit der Sonne, verglichen mit dem Sonnensystem, aber es ist winzig klein, verglichen mit der Milchstraße, die einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren hat. Das heißt, dieser für eine Galaxie lokale Prozess ist aber korreliert mit großskaligen Prozessen. Wir finden Sternentstehung oft assoziiert mit Spiralarmen. Wir finden mehr Sternentstehung im galaktischen Zentrum als in den Außenbereichen der Galaxie. Mhm. Einfach deswegen, weil ich dort mehr Gas habe, ich habe mehr Turbulenz, da ist die Action, da passiert einfach mehr. Trotzdem ist so, wenn ich das dann wieder normalisiere auf eine typische Massen oder eine typische Dichte, dann stelle ich fest, dass die Sternentstehung weniger effizient im galaktischen Zentrum ist als weiter draußen. Das heißt, verglichen mit der tatsächlichen Gasmasse, die da ist, bilden sich relativ gesehen weniger Sterne. Aber nachdem ich sehr viel mehr Gas dort habe, habe ich trotzdem einen ganz erklecklichen Teil der Sternentstehung in der Milchstraße, in diesem inneren Bereich der Galaxie. Weiterhin stellen wir fest, dass sich Sterne immer in diesen Molekülwolken, von denen am Anfang die Rede war, bilden. Es gab eine Debatte in der Wissenschaft, ob das ein kausaler Zusammenhang ist oder nicht, ob ich diese Moleküle brauche, um Sterne zu bilden. Heute wissen wir, dass diese Moleküle, der molekulare Wasserstoff, einfach ein Beiprodukt der Kompression ist. Sie können, wenn Sie atomares Gas verdichten, kommen Sie automatisch in die molekulare Phase. Das heißt, drum sehen Sie immer eine 1:1-Korrelation aus molekularem Wasserstoff und der Sternentstehung. Aber das ist kein notwendiger kausaler Zusammenhang, sondern das ist einfach, weil die Umweltbedingungen für das eine und das andere gleich sind. Sie kriegen das along the way. Das heißt, um eben die Sternentstehung, die Bildung von einzelnen Sternen und Sternhaufen verstehen zu können, müssen wir die Bildung von Molekülwolken, müssen wir die Dynamik des interstellaren Wasserstoffs, des interstellaren Gases studieren. Und darum hatten wir so viel Zeit damit verbracht, dessen Dynamik zu diskutieren, weil das sozusagen der Startpunkt des Kollapses der Sternentstehung ist. Ich kann die Sternbildung nicht verstehen, wenn ich nicht die Dynamik kenne. Und das ist deswegen wichtig, weil der Sternbildungsprozess schnell ist. Sterne entstehen nicht, wie man es vor 20, 30 Jahren dachte, langsam über den quasi Gleichgewichtsprozess. Nein, sie entstehen in einem hochgradig dynamischen Medium. Und der Sternbildungsprozess, dessen Dauer ist ungefähr von der Dauer einer dynamischen Zeitskala dieses Systems. Die Zeit, die Sie brauchen, um vom einen Ende der Molekülwolke zum anderen zu kommen, meinetwegen mit Schalllaufzeit oder auch mit Überschallturbulenz, entspricht in etwa der Zeitskala des Sternbildungsprozesses. Das bedeutet für uns als Physiker, als Astrophysiker, als Theoretiker, die diesen Prozess modellieren, wir können die Anfangs- und Randbedingungen nicht vergessen. Das System läuft also nicht in Gleichgewicht rein und es ist egal, wo ich gestartet bin, sondern ich muss wissen, wie diese Wolke entstanden ist, weil der Bildungsprozess Auswirkungen auf das Produkt, die Sterne, die Sternhaufen hat. Und das macht es schwierig, aber auch spannend, weil ich eben nicht einzelne Prozesse isolieren kann. Ich kann nicht sagen, ach, ich fange jetzt mal mit so einem Gleichgewichtsding an, mich interessiert nicht, wo es herkommt, sondern das spielt eine Rolle. Und aus dem Grund müsste man, wenn man wirklich alles konsistent durchrechnen und betrachten wollte, auch den galaktischen Kontext in Betracht ziehen. Kann man natürlich nicht, das heißt, man muss irgendwo in dieser Hierarchie von Skalen und Prozessen abschneiden. Aber man muss, und das ist okay, aber man muss halt wissen, dass man einen Fehler macht, dass man eine Annahme macht. Und man muss dann in seinen astrophysikalischen Modellbildungen immer ehrlich sein und diese Anfragen auch immer wieder, diese Annahmen immer wieder hinterfragen. Das ist sozusagen ein wichtiger Bestandteil der theoretischen Modellbildungsprozesse, die wir in der Astronomie haben. Ja, aber generell ist doch auch der Hintergrund doch durchaus so, dass eventuell beim Abschneiden großer Zellen, großer Strukturen, dass man sich ja dann schon durchaus vorstellen kann, dass man ja so eine Zelle für sich ja gut modellieren kann und dass dann das im Prinzip regionale Prozesse sind, die sich dann überall wiederholen oder ab einem gewissen Punkt dann wahrscheinlich und dieser Übergang ist dann schwierig, nehme ich an. Ja, ist zum Teil richtig und so machen wir es ja auch. Ja, ich meine, ich hatte vorhin Rechnungen erwähnt, wo wir sozusagen die Bildung eines massereichen Sternes oder eines Sternhaufens in einer Gasblase, die 100 oder 1000 Sonnenmassen hat, betrachtet. Diese Gasblase kommt aus dem Nichts. Die ist einfach da in unserem Computer. Wir schütteln die, wir schalten die Selbstgravitation ein, die Chemie, die Feedbackprozesse, you name it, und dann passiert was. Wir stellen aber fest, dass die Art und Weise, wie wir diese Gasblase aufsetzen, triviale Sachen, hat die eine homogene Dichteverteilung am Anfang, bevor ich sie schüttle, oder hat die ein Dichteprofil. Wie ist die strukturiert? Dass das eine Rolle spielt für den Sternhaufen, der hinten rauskommt. Umso weniger strukturiert die am Anfang ist, umso zentraler das Dichteprofil ist, umso sozusagen dichter das Zentrum ist, umso geringer oder umso eigentümlich ist mein Sternhaufen, wenn ich sozusagen ein sehr, sehr stark gepicktes, wie würde man auf Deutsch sagen, Dichteprofil habe, was sehr viel Dichte im Zentrum hat und dann sehr rapide abfällt, dann kann ich vielleicht nur einen Stern machen. Und das ist ganz klar nicht, was in der Realität passiert. Das heißt, ich mache hier einen Fehler und dieser Fehler kommt einfach dadurch zustande, dass ich eine Anfangsbedingung wähle, die vielleicht physikalisch nicht relevant ist. In Wahrheit müsste ich die Entwicklungsgeschichte dieser 1000 Sonnenmassen Gasblase mit in Betracht ziehen. Die wird eine Million Jahre brauchen, bis ich die Dichten entsprechend zusammen habe, bis ich die Masse zusammengekratzt habe. Und vielleicht sogar 2 oder 3 oder 10 Millionen Jahre. Und in dieser Zeit können sich schon die ersten Sterne bilden. Und in der Tat beobachten wir, wenn wir uns die Verteilung der Sternalter in typischen Sternentstehungsregionen in der Sonnenumgebung angucken, zwar ein Burst der Sternentstehung, die meisten Sterne, 90%, sind innerhalb kurzer Zeit, innerhalb von 1 Million Jahre ungefähr entstanden. Aber es gibt ein paar, es gibt einen Schwanz in dieser Verteilung, der bis 10, 15 Millionen Jahre zurückgeht. Und ich interpretiere das als Zeichen oder als Anzeichen für die Assembly History, für die Geschichte, die Entwicklung, über die ich diese Wolke, die ich jetzt sehe, die Sternentstehung macht, über die sich die gebildet und entwickelt hat. Mhm. Und das muss ich in Betracht ziehen. Und wenn ich das nicht mache, dann mache ich einen Fehler. Ist es okay, weil ich es in vielen Hinsichten nicht besser kann? Und ist es auch okay, wenn ich offen kommuniziere, dass ich da eine Annahme reinstecke? Aber wenn ich das nicht kommuniziere, dann ist das Ergebnis dadurch verfälscht, dass ich einfach irgendwo im Parameterraum bin, der physikalisch nicht relevant ist. Ja. Und das ist, glaube ich, eine relativ neue Erkenntnis. Und da gibt es große Debatten in der Sternentstehungs-Community mit den Kollegen, inwieweit das jetzt relevant ist oder nicht. Und da kommen unterschiedliche Gruppen durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, ja, aber am wichtigsten ist ja wohl, dass man diese Dinge im Hinterkopf hat und darüber dann auch diskutiert. Genau. Und das dann. Man muss ehrlich sein. Und das ist, glaube ich, das A und O in der Wissenschaft. Seinen Weg fortschreitet, genau. So wie ich das sehe, haben wir jetzt wirklich das Thema gut bearbeitet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwas gibt, was Sie meinen, was wir vielleicht vergessen haben auf dem Weg, was man da vielleicht irgendwie unbedingt noch erwähnen müsste in diesem Zusammenhang. Wenn nicht, dann würde ich gerne Ihnen noch die letzte Frage stellen, und zwar, vielleicht haben wir auch da im Prinzip schon drüber gesprochen, das haben Sie ja teilweise auch schon erwähnt, welche Probleme wir in dieser ganzen Geschichte noch haben, welche noch offen sind, aber gibt es dann in Ihrer Vorstellung eben zurzeit noch die eine brennende Frage, von der Sie auch glauben, dass sie jetzt wirklich in den nächsten Jahren geklärt wird, oder ist es wirklich, wie mein Verständnis nach dem Gespräch mir sagt, dass es einfach sehr viele Baustellen gibt, an denen langsam konsequent gearbeitet werden muss? Ja, ich versuche zu antworten. Ich sollte vorausschicken, dass diese Antwort natürlich von meinem persönlichen Hintergrund und meinen persönlichen Forschungsinteressen gegeben wird. Also ich glaube, wir realisieren im Moment, wir stellen fest, und das wird immer mehr und mehr auch von der Community, von den Kollegen anerkannt und in der Community verankert, dass der Sternbildungsprozess kompliziert ist. Und dass wir nicht mehr, wie wir es vor 20 Jahren noch konnten, mit einfachen analytischen, eindimensionalen Annahmen weiterkommen. Der Sternbildungsprozess ist ein hochgradig komplizierter Multiskalen- und Multiphysikprozess. Und das bedeutet Herausforderungen, aber macht es auch unglaublich spannend und ein tatsächlich wunderschönes Gebiet, um aktive Forschung zu machen. Das bedeutet, wir müssen in unseren Modellen, in unseren Simulationen, aber auch in unseren theoretischen Ansätzen wirklich fast alle Physik, die man sich nur vorstellen kann, mit berücksichtigen. Eigengravitation, Turbulenz, chemische Prozesse, Wechselwirkung mit dem Strahlungsfeld. Wir haben es mit staubigen Plasmen zu tun. Die Wechselwirkungsquerschnitte kommen aus chemischen Reaktionen, wir haben Nuklearnetzwerke, die uns sagen, wie viel Leuchtkraft generiert ein Stern, wie viel Wind, wie viel Massenverlust generiert so ein Stern. Das ist, all dies muss ich letztendlich berücksichtigen, und das ist spannend. Und das schafft eine Arbeitsgruppe nicht allein. Da müssen tatsächlich in internationalen Kollaborationen viele Leute zusammenarbeiten. Und insofern ist Astronomie ein sehr, sehr internationales Forschungsfeld, wo wir Kollaborationspartner praktisch auf jedem Kontinent haben. Und das ist auch schön. Das macht die Arbeit auf dem Gebiet spannend und auch bereichernd. Das heißt, von der Theorie-Seite stehen wir vor großen Herausforderungen, das in unseren Modellen mit einzuarbeiten. Und da brauchen wir Computerzeit, aber vor allem brauchen wir Algorithmen, mit denen wir das effizient bewerkstelligen. Von der Beobachtungsseite ist es so, es gibt ja neue Instrumente. Es gibt das ALMA-Teleskop in Chile, was jetzt langsam operational wird, was jetzt die ersten Daten generiert und tatsächlich im vollen Umfang der Community zur Verfügung stehen wird. Es gibt Plateau de Bure, ist verbessert worden. Es gibt neue Interferometer in verschiedenen Wellenlängen. In einigen Jahren wird das James Webb Teleskop hochgeschossen werden, was dann im optischen Infraroten Bereich hier wirklich super Auflösung bringen wird und Galaxien im frühen Universum bei Rotverschiebung gut beobachten wird. Da wird es spannende neue Beobachtungserkenntnisse geben, die wir als Theoretiker dann sozusagen verarbeiten, vorhersagen und mit denen wir dann umgehen müssen. Und vielleicht für uns hier in der Arbeitsgruppe, wir haben seit 10 Jahren ungefähr uns damit beschäftigt, wie bilden sich die ersten Sterne im Universum. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Fragestellung, weil die Physik genauso kompliziert ist wie hier, vielleicht sogar noch komplizierter. Und die Fragestellung nach der Verteilung der stellaren Massenverteilung dort eben nicht geantwortet ist. Das ist komplett offen, wie die Massenverteilung ist. Das hat aber Auswirkungen auf die frühe Entwicklungsgeschichte unserer Milchstraße. Es hat Auswirkungen auf die Verteilung der Elementhäufigkeiten im frühen Universum. Es hat Auswirkungen auf die Reionisation im Universum. Also die ersten Sterne haben viele von den Metallen generiert, aus denen wir hier aufgebaut sind. Und wir können versuchen, auch von der Beobachtungsseite, indem wir extrem metallarme, das heißt Sterne, die keine hohen Elemente haben oder wenig, wenn wir die im Halo untersuchen, klassifizieren, können wir Rückschlüsse auf die allerersten Sterne, die diese Elementhäufigkeiten produziert haben, die wir da sehen, schließen. Und das ist ein ganz spannendes Gebiet, und da gibt es im Moment eine Reihe von neuen Surveys, von Durchmusterungen, die hier unser Wissen um ein Vielfaches bereichern werden. Und wir haben hier in der Arbeitsgruppe einen ESC-Grant, der sich mit Fragestellungen zu diesem Thema auseinandersetzt. Da geht es tatsächlich konkret darum, belastbare und quantitative Vorhersagen über die Verteilung der Sterne Massen der ersten Sterne zu machen. Und das ist auch ein sehr spannendes Gebiet. Das heißt, jetzt bleibt abzuwarten, oder Vorhersagen zu machen und die Ergebnisse dieser Durchmusterungen abzuwarten und das dann, und daraus dann sozusagen einen Weg zu bringen. Genau. Gut, dann denke ich, dass wir es auch damit beenden können. Ich möchte mich wirklich herzlich bedanken. Sie haben sich wirklich viel Zeit für uns, für mich und unsere Hörer genommen. Und ich denke, das war wirklich sehr informativ. Vielen Dank. Freut mich zu hören. Ich danke auch Ihnen für das Gespräch. So, ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Und wenn ja, dann werdet ihr mir bestimmt beipflichten, dass es sich gelohnt hat. Also es war wirklich ein tolles Gespräch. Nochmal vielen Dank an Herrn Klessen dafür. Ich denke, dieses Thema wurde wirklich sehr detailreich behandelt, und darüber hinaus wurden doch viele physikalische Prozesse, die auch in anderen Gebieten eine Rolle spielen, angesprochen und unverständlich erklärt. Wir werden bestimmt nochmal eine Folge zu dem Thema machen, in der es dann etwas mehr um den eigentlichen Kollaps von Sternen gehen wird, und dann das Einsetzen, also um die Phase bis zum Einsetzen des der Kernfusion im Zentrum der jungen Sterne und um Umgebung um junge Sterne herum. Wann das der Fall sein wird, weiß ich noch nicht, aber wir kommen bestimmt auf dieses Thema nochmal zurück. Also seid gespannt. Die Nachrichten. Aktive Geysire auf Enceladus. Seit mehr als 10 Jahren befindet sich die Raumsonde Cassini in einer Umlaufbahn um Saturn, den zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems. Die Ziele der Cassini-Mission sind vielschichtig. Die Sonde untersucht den Planeten, sein Ringsystem und die Magnetosphäre, bildet aber auch regelmäßig seinen größten Mond, den Titan, sowie die weiteren 61 derzeit bekannten Monde ab. So auch Enceladus mit einem mittleren Durchmesser von 504 Kilometern. 2005 konnten Wissenschaftler bereits auf ihm eine dünne und mit der Höhe stark an Dichte abnehmende Atmosphäre nachweisen. Da der Körper eine zu geringe Masse besitzt, um das Gas über einen längeren Zeitraum in seinem Gravitationsfeld zu halten, vermuteten die Forscher damals, dass es eine aktive Quelle direkt auf oder unmittelbar unterhalb der Oberfläche des Eismondes geben müsste, die permanent Nachschub liefert. Diese Art von Vulkanismus wurde noch im selben Jahr nachgewiesen. Auf Bildern der Sonde waren Fontänen erkennbar, die aus der Südpolarregion des Mondes ins All schießen. Sie stammen alle aus einem Bereich mit langen, tiefen Verwerfungen im Eis. Diese Einschnitte wurden wegen ihres Aussehens Tigerstreifen getauft. Anhand von Daten aus über 6 Jahren identifizierten und kartografierten Forscher nun 101 solcher Kryovulkane in der Südpolregion. Sie entstehen wohl, wenn warmes flüssiges Wasser aus dem Inneren des Mondes an die Oberfläche steigt, auf dem Weg dorthin aufgrund des fehlenden Drucks verdampft und dann in den Weltraum als Fontänen aus Wasserdampf und feinen Eispartikeln entweicht. Es zeigte sich zudem auch, dass die Aktivität der Geysire mit der Position des Mondes auf seiner Umlaufbahn um Saturn zusammenhängt. Dies kann als Zeichen dafür gedeutet werden, dass Gezeitenkräfte, welche auf die Eiskruste einwirken, hierbei eine wichtige Rolle spielen. In Saturnnähe verringert sich die Spaltbreite, sodass weniger Wasserdampf austreten kann und damit die Aktivität abnimmt. Der umgekehrte Fall tritt an Saturn-fernen Punkten der Mondbahn auf. Die genauen Mechanismen und Prozesse, die für den Vulkanismus verantwortlich sind, müssen aber noch geklärt werden. Schiefe protoplanetare Scheiben. Die Verhältnisse in unserem Sonnensystem sind relativ geordnet. Hier umlaufen die Planeten die Sonne auf relativ kreisförmigen Bahnen und näherungsweise in einer Ebene, der Ekliptik. Bei vielen Exoplaneten, insbesondere den heißen Jupitern, also Gasriesen auf sehr engen Orbits, sieht das allerdings chaotischer aus. Sie weisen zum Teil hohe Exzentrizitäten und Schieflagen gegenüber der Rotationsachse ihres Sterns auf. Der Versatz zwischen der Äquatorialebene des Zentralsterns und der Umlaufebene des Planeten lässt sich beispielsweise mithilfe von asteroseismischen Untersuchungen oder dem Rossiter-McLaughlin-Effekt bestimmen. Dabei wird der Stern während eines Planetentransits spektroskopisch beobachtet. Unterschiedliche Bahnneigungen zur Rotationsachse des Sterns spiegeln sich dann im Spektrum als variierende Linienverschiebungen wider. Im zeitlichen Verlauf werden die blau und rot verschobenen Anteile unterschiedlich stark durch das Planetenscheibchen verdeckt und damit unterdrückt. Unterschiedliche Mechanismen im Laufe der Planetensystementstehungsphase kommen als Gründe für die Ausbildung solcher Umlaufbahnen in Frage. Wechselwirkungen zwischen stellaren Magnetfeldern und den Ladungsträgern innerhalb der protoplanetaren Scheiben, generell chaotische Bedingungen innerhalb von Sternentstehungsgebieten oder gegenseitige Störungen von Planeten im Lauf ihrer Entwicklung. Auch Bahninstabilitäten von frisch geborenen Planeten auf ihrer nach innen gerichteten Wanderung in die Nähe des Zentralkörpers könnten dafür verantwortlich sein. Viele Wissenschaftler vermuten aber auch, dass die vielfach beobachteten Bahnneigungen durch nahe stellare Begleiter, wie sie in Doppelsternsystemen vorkommen, hervorgerufen werden können. Dabei zerren die Schwerefelder der Nachbarsterne an den protoplanetaren Scheiben und lassen diese kippen. Nun gelang es Astronomen vom Swarthmore College und vom NASA Exoplanet Science Institute in Kalifornien, die protoplanetaren Scheiben zweier junger Sterne in einem Doppelsternsystem mit Hilfe des Radioobservatoriums ALMA zu beobachten und ihre Orientierungen zu ermitteln. Es stellte sich heraus, dass die beiden Scheiben um mehr als 60 Grad gegeneinander gekippt sind. Somit befindet sich zumindest eine der beiden Scheiben in einer Schieflage von nicht weniger als 30 Grad zu der Ebene, in der die zwei Sterne umeinander kreisen. Der Abstand zwischen den beiden Sternen beträgt rund 390 astronomische Einheiten und ihr Alter wird auf 1 bis 4 Millionen Jahre geschätzt. Das entspricht den Zeiträumen, in denen sich Planeten innerhalb der Scheiben entwickeln sollten. Die Beobachtung zeigt somit, dass ein zweiter Stern in der Umgebung von entstehenden Planetensystemen durchaus in der Lage ist, in den Entstehungsprozess einzugreifen und eine Erklärung für schiefe Planetenumlaufbahnen darstellt. Sind wir schon da, Rosetta? Ja, sind wir. Seit dem 6. August ist die Raumsonde Rosetta offiziell an ihrem Zielort, dem Kometen Churyumov-Gerasimenko oder kurz 67P, angekommen. Nach einer 10-jährigen Reise, während der Rosetta 6 Milliarden Kilometer durch das Sonnensystem zurückgelegt hat, befindet sich die Sonde nun in direkter Umgebung des Kometenkerns. In einer Art Formationsflug im mittleren Abstand von rund 100 Kilometern soll sich die Sonde nun langsam weiter annähern. Dabei werden Schubmanöver in einem 3- bis 4-tägigen Rhythmus die Sonde auf Kurs halten. Die Flugroute hat dabei eine Dreiecksform und Kursabweichungen sollen dabei helfen, das Schwerefeld des Kometen auszumessen. Auf diese Weise wird sich die Sonde weiter bis auf rund 50 Kilometer nähern, bevor sie in eine echte Umlaufbahn eintreten wird. Je nach Aktivität des Kometen, um den sich eine Krume aus Gas- und Staubpartikeln bildet, weil flüchtige Stoffe an seiner Oberfläche verdampfen, soll der Orbit zumindest auf eine Höhe von 30, wenn möglich sogar auf eine von 10 Kilometern reduziert werden. In dieser Zeit wird dann ein geeigneter Landeplatz für viele, die Landeeinheit gesucht, die von Rosetta abgesetzt werden soll und nach aktuellem Zeitplan am 11. November auf dem Kometenkern aufsetzen soll. Schon jetzt gelingen den Messinstrumenten bereits erste Messungen, aus denen wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden. So maß das Infrarotspektrometer Virtis, das den Kern mit sehr hoher spektraler Auflösung erfasst, erste Oberflächentemperaturen auf 67P. Sie liegen im Mittel bei rund minus 70 Grad Celsius. An manchen Stellen liegt die Temperatur bei sogar nur minus 50 Grad Celsius, obwohl 67P noch etwa das Dreifache der Entfernung von der Erde zur Sonne von unserem Zentralgestirn trennt. Diese vergleichsweise hohen Temperaturen und weitere spektrale Daten von Virtis weisen darauf hin, dass die Oberfläche kaum Wassereis enthält. Sie besteht wohl eher aus kohlenstoffreichem organischem Material und vielleicht aus Beimischung von Silikatmineralen. Mit dem Radiowelleninstrument MIRO ließ sich auch die derzeitige Freisetzungsrate von Wasserdampf von 67P bestimmen. Bei der Ankunft von Rosetta setzte der Kern rund 300 Gramm Wasser pro Sekunde frei. Das ist etwa eine Trinkglasmenge. Die Freisetzung ist zeitlich nicht konstant, sondern scheint an die Rotation des Kerns gebunden zu sein. Obwohl noch nicht die dafür verantwortlichen Regionen auf dem Kern hinreichend identifiziert sind, konnte die Kamera Osiris beim Anflug bereits feine Jets aus Wasserdampf fotografieren, die vom Kern ausgestoßen werden. Entfernungsrekord bei roten Riesen. Bei einer Untersuchung der Außenbezirke unserer Galaxis stießen Astronomen auf zwei rote Riesensterne, deren Entfernungen mit rund 780.000 und 900.000 Lichtjahren alle bisherigen Rekorde brechen. Die Milchstraße beherbergt neben unserer Sonne einige 100 Milliarden Sterne. Sie zählt zu den Balkenspiralgalaxien und das Sonnensystem befindet sich innerhalb der im Durchmesser etwa 100.000 Lichtjahre ausgedehnten galaktischen Scheibe in einem der Spiralarme rund 26.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. Die Scheibe wird von einer sphärischen Struktur umgeben, dem sogenannten galaktischen Halo. Dieser vergleichsweise gasarme und vorwiegend staubfreie Raum beinhaltet die uns zahlreich bekannten Kugelsternhaufen mit ihren alten Sternen sowie Überbleibsel früherer Zwerggalaxien, die im Verlauf der Zeit mit der Milchstraße verschmolzen und heute durch die Schwerkraft an unsere Galaxis gebunden sind. In diesem Bereich werden auch riesige Mengen an dunkler Materie postuliert. Die Ausdehnung des Halos ist bis heute nicht vermessen, doch geht die Forschung davon aus, dass sich dieser über mindestens 500.000 Lichtjahre hinaus ins All erstreckt. Die Suche nach Sternen in diesen Randbereichen gestaltet sich schwierig, weil ihre Leuchtkraft in der Regel nicht ausreicht, um sie bei solchen Entfernungen beobachten zu können. Deshalb suchten Astronomen gezielt nach weit entfernten roten Riesensternen, also Sternen, die sich dem Ende ihrer Entwicklung nähern und ihren nuklearen Brennstoff im Zentrum größtenteils verbraucht haben. Kernfusionsprozesse in ihrer Hülle führen dann zu einer Aufblähung der Körper und wegen ihrer großen Oberfläche zu einer erheblichen Steigerung ihrer Leuchtkraft. Trotz ihrer recht niedrigen Oberflächentemperaturen erreichen sie so Helligkeiten, die tausendfach größer sind als die von Hauptreihensternen vergleichbarer Spektralklasse. Somit sind sie auch bei großen Entfernungen zu sehen. Mithilfe des UKIRT Infrared Deep Sky Surveys und des Sloan Digital Sky Surveys im optischen und nahen Infrarot fanden nun Forscher zwei dieser Riesen in Entfernungen von 780.000 und 900.000 Lichtjahren. Diese Rekordentfernung entspricht rund einem Drittel der Entfernung zur Andromeda-Galaxie. Ungeklärt ist noch der Ursprung der Sterne. Astronomen gehen davon aus, dass die Gasdichte in diesen Außenbereichen zu niedrig ist, als dass dort Sterne entstehen können. Es wäre möglich, dass die Sterne im Zuge einer Verschmelzung der Milchstraße mit einer Zwerggalaxie aus einer solchen herausgerissen worden sind. Oder dass sie vor mehr als einer Milliarde Jahre aus der galaktischen Scheibe herausgeschleudert wurden. Dies kann zum Beispiel im Zusammenhang mit dem gravitativen Einfluss des massereichen Schwarzen Lochs im Milchstraßenzentrum durchaus passieren. Alternativ könnten die Sterne auch Vorboten einer kleinen, noch unbekannten Zwerggalaxie sein, die insgesamt so leuchtschwach ist, dass sie bisher nicht entdeckt wurde. Generell sind zukünftige Funde von Sternen in den äußeren Halo-Bereichen sehr wichtig, da mit deren Hilfe die Entwicklung der Milchstraße nachvollzogen werden kann. Das waren die Nachrichten. Begriff des Monats. Heute das Parsec. Das Parsec ist ein Längenmaß in der Astronomie und entspricht rund 3,26 Lichtjahren. Das sind beinahe 31 Billionen Kilometer. Doch was soll das Ganze? Wozu brauchen Astronomen eine weitere Längeneinheit? Das Parsec ist die Abkürzung für eine Parallaxensekunde und hat ihren Ursprung in der kosmischen Abstandsbestimmung mithilfe der parallaktischen Methode. Diese beruht darauf, dass beobachtete Objekte ihre scheinbare Position in Abhängigkeit vom Beobachtungsstandort ändern. Ein einfaches Experiment verdeutlicht dies. Fixiert ein nicht allzu fernes Objekt und verdeckt abwechselnd euer linkes und rechtes Auge. Wegen des Augenabstands sollte dann auch das Objekt, das ihr betrachtet, hin und her springen. Also der Winkel, unter dem ihr es seht, sich verändern. Je weiter das Objekt entfernt ist, desto schwächer fällt der Effekt aus. Und je größer der Abstand der unterschiedlichen Beobachtungsstandorte, desto größer sollte er wiederum sein. Darauf beruht die Entfernungsbestimmung mithilfe der Parallaxe. Da die Erde im Laufe des Jahres auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne ihre Position ändert, verschieben sich auch die scheinbaren Positionen von Sternen am Himmel im Laufe des Jahres. Und zwar umso mehr, je näher sich diese zu uns befinden. Die Parallaxsekunde hat somit als Basis den mittleren Erdabstand von der Sonne und entspricht genau der Entfernung, in der sich die Sternposition um einen Winkel von einer Bogensekunde am Himmel ändert. Oder umgekehrt, sie entspricht der Entfernung, unter der der Abstand zwischen Sonne und Erde, also rund 150 Millionen Kilometer, beziehungsweise eine astronomische Einheit, am Himmel einen Öffnungswinkel von einer Bogensekunde aufspannt. Zur Erinnerung, eine Bogensekunde entspricht dabei dem 1/3600 eines Grads. Mithilfe dieser Methode werden Entfernungen von Sternen bestimmt. mit dem Hipparcos-Satelliten zum Beispiel, der eine Genauigkeit in der Messung von rund einer Millibogensekunde hatte, entsprechend sogar Entfernungen bis zu 1000 Parsec. Des Weiteren dient die Methode zur Eichung anderer Techniken, mit deren Hilfe noch größere Abstände ermittelt werden können und ist somit ein Bestandteil der sogenannten kosmischen Entfernungsleiter. Also eine Abfolge von Methoden, mit deren Hilfe unterschiedliche Entfernungsskalen im Kosmos untersucht werden können. So, langsam nähern wir uns dem Ende dieser dritten und ich glaube bisher längsten Folge des Podcasts. Wen die Konzepte der Entfernungsbestimmung im All, also der kosmischen Entfernungsleiter interessieren, dem rate ich, sich ein Video anzuschauen, und zwar die 10. Folge der Astroviews. Ich werde die Videos verlinken, und zwar ist es eine Reihe von Herrn Klaus Jäger vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Diese Videoreihe wird von ihm selbst produziert und behandelt unterschiedliche Themen aus der Astronomie. Und in der 10. Folge geht es um Entfernungsbestimmungen im All. Und ihr werdet sehen, dieses Video, aber auch die anderen, sind wirklich sehr verständlich, eindrucksvoll und darüber hinaus lehrreich. Also ich kann sie euch nur empfehlen und werde sie verlinken. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis, und zwar, wie wir berichtet haben auf unserer Internetseite, wie auch bei Twitter und Facebook, hatte ich die Gelegenheit, am 6. August letzte Woche in Darmstadt zu sein, also bei der offiziellen Ankunft von Rosetta bei ihrem Kometen. Und ich hatte eigentlich vor, dieses Event zu einer einzelnen Folge zu verpacken. Und tatsächlich war auch die Pressekonferenz, die ich mitgeschnitten habe, durchaus interessant und informativ. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es in dieses Format hier passt. Und zwar zum einen, weil diese Konferenz natürlich auf Englisch abgehalten wurde und ich möchte die Folgen eigentlich vorerst deutschsprachig halten. Und zum anderen würde sich das ein bisschen schwieriger gestalten, denn auf der Konferenz, sie bestand letztlich aus mehreren Kurzvorträgen zu unterschiedlichen Aspekten der Mission, also zur aktuellen Situation, zur Navigation, zu den einzelnen wissenschaftlichen Instrumenten an Bord. Das heißt, alles wirklich sehr interessante Themen. Allerdings wurden diese Vorträge, wie es eben üblich ist, visuell begleitet. Das heißt, es wurden Folien projiziert, die für das Verständnis der Vorträge teilweise wirklich erheblich waren. Und das macht es natürlich schwierig, das hier in den Podcast zu verpacken. Außerdem ist es nun mal so, dass die Informationen, die ihr auf der ESA bzw. auf den Seiten des DLR finden könnt zu dem Thema Rosetta, durchaus umfangreich sind. Das heißt, ihr könnt euch auch selbst informieren. Also ich werde mir noch was überlegen. Vielleicht verpacken wir die Pressekonferenz mit ein paar Zusatzinfos mal als eine Sondersendung, die dann eben englischsprachig sein wird, also außerhalb der gewöhnlichen ABU-Reihe. Zum Ende möchte ich mich nochmal bei unserem Gesprächspartner, Professor Dr. Ralf Klessen, bedanken für seine Teilnahme. Und natürlich auch bei euch Hörern, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir bitten nochmals um Feedback auf unserer Internetseite oder auf Facebook oder auf Twitter. Sagt uns, was euch gefällt, was euch weniger gefällt, damit wir uns verbessern können. Wenn ihr generell mit unseren Inhalten und dem Podcast zufrieden seid, dann bewertet uns bzw. liked uns bei Facebook oder followt uns bei Twitter. Das hilft uns, dass der Podcast weiter verbreitet wird. Nochmals danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer ABU.